Krähennest Fraktionspodcast. Transparenz für die Ohren. Ja, wir können da gerne drüber abstimmen. Ist das Ton geht übrigens auch nicht, oder ist das... wer ist dafür? Die Optionen sind Pause, weitermachen oder abbrechen? Oder sehe ich das richtig? Pause, gut. Und Unterbrechung? Ja, Pause ist doch Unterbrechung. Ich warte mal eben auf das Ergebnis von Kais. Das Problem telefoniert hinter dir. Oh, das liegt am Stream. Das hast du schön gesagt. Ist das eigentlich schon mal passiert, dass dir einfach einer gescheuert hat? Ja. Echt jetzt? Aber du siehst, es hilft nicht. Also dadurch lernt ihr Kinder, Gewalt ist keine Lösung. Ja, genau. Kai, hast du eine Aussage? Gut, also dann stellen wir jetzt Pause. Wer ist für eine Pause jetzt? Bis es wieder läuft. Bis es läuft. Bis es läuft. Approval, ja, ist Approval. So, wer ist für weitermachen? Sehe ich nicht. Wer ist für abbrechen? Komplett abbrechen. Komplett abbrechen. Bis es wieder läuft, war ich jetzt von ausgegangen. Ja. Wir können jetzt auch erstmal eine Viertelstunde Pause machen oder 10 Minuten bis 35. Wir treffen uns um 10.35 Uhr hier wieder. 10 Minuten müssen ja möglich sein, sonst Ustream oder sowas. Ja, sonst Ustream. 10.35 Uhr. Nicht, dass wir dich unter Druck setzen wollen, Jaroslav. Ich habe keine Tür. Also, bei mir läuft alles. Das liegt am Piratenstreaming. Ja, dann machen wir notfalls Ustream, genau. Aber nochmal, ihr seid sicher, dass ihr heute nicht dann mit. Ich habe nichts Öffentliches, persönlich. Hat jemand was nicht Öffentliches zu besprechen? Sehe ich auch nicht. Also 10.35 Uhr Pause, sehe ich jetzt so. Ja, 10.35 Uhr Pause, jetzt bitte, danke, tschüss. Einmal in den Stream, wir haben gerade eine Zwangspause wegen kleinerer technischer Störungen. Um 10.35 Uhr geht es spätestens weiter. Da ist ein Delay. Test, Penis, Test. So, 10.35 Uhr übrigens. Falls der Stream jetzt endgültig läuft, können wir direkt weitermachen. Wir waren beim Tagesordnungspunkt 2, meine ich schon. Moni, Bericht des Vorstandes war durch. Ne? Kann man den Pad nochmal nachlesen. Es gibt ja auch ein extra Pad für den, mit dem Vorstandsprotokoll. Das ist auch in diesem Pad verlinkt. Link-Kaskadierung und so. Deshalb kommen wir jetzt direkt zum Tagesordnungspunkt 2. Der Nico hat eine Wortmeldung. Entschuldigung, Nico. Ja, nachdem wir... das mit den Reisen hatte ich noch eine Nachfrage zur Stellenausschreibung. Jetzt ist der Harald nicht da, wollte ich mal sagen. Besten Dank für die Formulierung der Anzeige und ich begrüße das ausdrücklich, dass das da vorangeht, weil ich da enormen Handlungsbedarf sehe. Das habe ich auch schon mehrfach angemerkt. Deswegen toll, dass das jetzt passiert. Was ich in dem Zusammenhang dann allerdings überhaupt nicht nachvollziehbar finde. Obwohl ihr wisst, dass da enormer Druck ist und ich schon mehrfach gesagt habe, wir müssen Anzeigen schalten, ist jetzt explizit in dem Vorstandsbeschluss drin, dass es nur eine Online-Anzeige gibt, keine Anzeigenschaltung. Halte ich für absolut nicht nachvollziehbar und wird dem Problem nicht gerecht. Und dann stehen wir eventuell wieder da, dass wir nach Ablauf der Ausschreibungsfrist eventuell keine geeigneten Bewerber haben. Unter dem Zeitdruck, in dem wir jetzt stehen, finde ich das absolut unangemessen. Danke, Nico. Gibt es jemanden vom Vorstand, der dazu antworten will? Ja, zwei Sätze dazu sagen. Also ja. Erstens war damals die Absprache, dass sich die Leute entsprechend darum kümmern und selber halt gucken. Da ist halt sehr lange nichts passiert, sodass wir das jetzt in die Hand genommen haben und diese Stellenausschreibung gemacht haben. Wir haben noch mal kurz darüber geredet, dass der Erfolg, das in die Zeitung zu setzen, der war bei den letzten Ausschreiben nicht so extrem groß, sondern wir hatten eigentlich mehr Erfolg durch diese Online-Suche. Also wir haben kaum Zuschriften bekommen auf jetzt nach Veröffentlichung in einer Wochenzeitung oder so. Mit der Zeitverzögerung, das ist nett, dass du es nochmal anmerkst, nur hat mit der Sache jetzt gerade nichts zu tun, die ich angesprochen habe und auch, was darum geht, um das Feedback der Anzeigenschaltung. Dazu habe ich mich auch schon mehrfach geäußert. Ich wiederhole das aber ganz gerne nochmal hier an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob es allen bewusst ist, aber die Anzeige, die wir geschaltet haben, fand nicht im Stellenmarkt statt. Und es ist absolut unüblich, dass man bei so einer Ausschreibung da einen relativ geringen Rücklauf erhält. Deswegen habe ich gesagt, man kann da aufgrund jetzt dieses geringen Rücklaufs nicht darauf schließen, dass eine Anzeige im regulären Stellenteil auch so erfolglos verlief. Es ist einfach nicht zulässig, da diese Verknüpfung herzustellen, sondern probiert es bitte, jede andere Personalagentur, ich weiß nicht was, jeder, der sich mit Jobvermittlung beschäftigt, macht es auf diesem Weg. Und die können doch nicht alle blöd sein und ihr Geschäftsmodell nicht verstehen. Ja, im Stellen, also ist, ich weiß nicht, also mir leuchtet das total ein, dass wenn ich eine Stelle ausschreibe und jemanden suche, dass ich das im Stellenmarkt platziere und dass das durchaus Sinn macht. Und also wenn das wieder in die Hose geht, ich weiß nicht, also ich lehne echt ab, für diesen Bereich dann noch weiter Verantwortung zu übernehmen, wenn so nachlässig in dieser Frage vorgegangen wird. Und wir müssen uns mal Folgendes klar machen. Uns fehlt seit einem halben Jahr auf der Stelle ein Referent, der eigentlich auch laut Plan uns zusteht. Das spart der Fraktion jetzt roundabout 20.000 Euro. Minimum, mehr noch. Wenn ich noch die Abgaben draufrechne, ist es noch mehr. Und jetzt wird hier gesagt, ja, ne, 2.000 oder 3.000 Euro können wir sich nochmal in die Hand nehmen. Und das alles auf dem Rücken der Beteiligten. Das finde ich echt geil. Und ich bin nicht, und ich habe echt keine Lust, da das weiter so mitzumachen. Also da habe ich echt Probleme. Danke, Nico. Ich habe jetzt den Dietmar noch auf der Rednerliste. Ja, also ich teile zumindest jetzt von dem Grundsatz her deine Auffassung, Nico. Auf der anderen Seite, wir haben da ein bisschen rumgeeiert, nicht, im Bereich Innen und Recht. Also deswegen nehme ich das jetzt ein bisschen mit auch auf meine Kappe. Wenn da vielleicht ein Defizit ist, Nico, solltest du auch tun, in gewisser Weise. Und wir haben das ein bisschen schleifen lassen. Zumal wir aber auch davon ausgegangen sind, dass Recht eigentlich eher abgedeckt ist und Innen vielleicht nicht. Darüber waren wir uns über einen gewissen Zeitraum nicht einig. Ich bin deswegen auch etwas erstaunt nach den Gesprächen in der letzten, auch vorletzten Woche, die ich allerdings überwiegend mit Dirk geführt hatte, teilweise aber auch mit dir, dass wir jetzt also Innen und Recht wieder ausschreiben. Auch das ist eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann. Also das ist jetzt von mir, was die Ausschreibungssituation angeht, kann ich das nicht, wie gesagt, nachvollziehen. Zumal ich eben mit Dirk zumindest so verblieben war, dass wir Innen definitiv brauchen und Recht intern durchaus besetzt haben können. Der Meinung war im Übrigen auch Dirk. Also der Meinung warst im Prinzip auch du, wenn ich das richtig neu in Erinnerung habe. Von daher weiß ich nicht, ob das Ding schon raus ist. Denn dann könnte es wieder schief gehen. Wenn wir jetzt nämlich Innen und Recht suchen und letztendlich eigentlich nur Innen brauchen, dann kriegen wir irgendwelche Bewerbungen, die vielleicht dann auch unseren Anforderungen nicht entsprechen. Aber dennoch, grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass wir ohne Print in dem Bereich nicht auskommen. Denn die qualifizierten Bewerber, die wir ja benötigen, die werden wahrscheinlich eher über die Printgeschichte laufen oder vielleicht auch eben über Print im Bereich der Fachzeitschriften, die auf den in den Bereichen der von Jura, also sprich irgendwelcher rechtswissenschaftlicher, ja genau, NJW und dergleichen mehr. Das heißt, wir brauchen das, also definitiv dann. Ja, und dann habe ich Moni und den Ingo auf. Danke. Also wir haben für Recht offiziell niemanden. Der momentane Referent macht das in Vertretung. Das ist ausdrücklich so gesagt worden. Wenn ihr das anders seht, hättet ihr zum Vorstand kommen müssen und das sagen müssen. Das finde ich also jetzt sehr seltsam. Zu dir, Nico, ich verstehe das. Was ich nicht verstehe, ist, es passiert wochenlang nichts, dann nehmen wir die Sachen in der Hand und machen was und dann kriegen wir einen über den Deckel. Du hättest ja einfach kommen können und sagen können, bitte setzt es in die Zeitung. Ja, aber dann hättest du einfach kommen können und sagen, hey, wie läuft das? Können wir das auch noch in die Zeitung setzen? Es passiert nichts, keiner macht was, dann machen wir was, dann ist es verkehrt. Dann haben wir noch an einer Stelle nicht aufgepasst. Und dann finde ich das manchmal, ja, einfach seltsam, muss ich sagen. Danke, Moni. Dann habe ich jetzt Ingo, Harald. Ich bin gestern in einer Vorstandssitzung gefragt worden, was denn so eine Anzeige kosten würde. Die Info kann ich gerne an der Stelle auch nochmal nachreichen, damit es jetzt einfach klar ist, worüber man spricht. Ich möchte mich da inhaltlich gar nicht einmischen. Aber die Anzeige, die wir jetzt so von dem Text her haben, wenn man die in einer lesbaren Größe, beispielsweise in der FAZ, einstellen würde, würde die uns 15.000 bis 16.000 Euro kosten. Dann habe ich jetzt den Harald und den Nico. Ja, schön, dass Ingo das schon mal klargestellt hat, will ich jetzt nicht ergänzen. Ich möchte nur wirklich eines mal sagen. Also ich finde das ziemlich befremdlich, was hier für Diskussionen in der Fraktionsversammlung offensichtlich erforderlich sind, wenn eine simple Ausschreibung gemacht wird. Die zuständigen Abgeordneten, sage ich jetzt in aller Zurückhaltung, hatten eigentlich vor, sich abzustimmen über einen Ausschreibungstext. Und das ist nicht passiert. Und ich möchte das mal bei Monika, was Monika gerade gesagt hat, das ist nicht passiert. Mir ist kein Ausschreibungstext vorgelegt worden. So, das ist zum Thema. Und ich muss jetzt Monika da nochmal unterstreichen. Dann nehmen wir uns des Themas an und machen eine Ausschreibung fertig. Und übrigens habe ich diese Ausschreibung gestern an alle zuständigen Abgeordneten geschickt. Ich habe keine Antwort bekommen, muss auch nicht. Weil ich habe das so formuliert, wenn keine kommt, na, ist das so okay. Ich würde das alles als ein normales Verfahren ansehen, wenn wir nicht solche Diskussionen hier in der Fraktionsversammlung führen würden. Das kann man im Vorfeld tun und es ist auch im Vorfeld bekannt. Wir haben mehrfach geredet, ich habe mehrfach einzelne Abgeordnete angesprochen. Ja, ich habe hier große Probleme mit dieser Misstrauensdiskussion, die stattfindet und der ständigen Suche nach dem Negativen. Ich finde das wirklich bedauerlich. So, die Ausschreibung, möchte ich auch noch mal sagen, ist noch nicht geschaltet. Und wenn eine kleine Änderung, NJW hast du, glaube ich, genannt, ich bitte um Verzeihung, dass ich die ersten 3 Minuten der Diskussion jetzt ja nicht im Raum war. Wenn du NJW nennst, darüber kann man sehr wohl nachdenken, Nico, gar keine Frage. Aber FAZ, ja, das ist wirklich eine Menge Holz dafür, zumal man davon ausgehen muss, dass wir über Stepstone eher zu viel Bewerbungen bekommen als zu wenig. Aber da kann man natürlich unterschiedlicher Auffassung sein. Die sollte man aber doch vorher bei den vielen Gelegenheiten, die bestehen, einbringen und nicht die Fraktionsversammlung damit hier zeitlich strapazieren. Danke, Harald. Ich habe jetzt als Nächsten den Nico, dann den Joachim, Dietmar und den Frank. Ja, danke schön. Ich weiß nicht, wieso das jetzt mit dem Anzeigentext nochmal aufgewärmt wird. Ich habe ausdrücklich gesagt, dass ich das gut finde. Und mir das jetzt rumzudrehen, ich würde hier alles kritisieren, hört bitte zu, ich habe das ausdrücklich gelobt. Ja, aber bitte lass uns mit der Kritik beschäftigen, um die es mir geht. Und das war, wie das kommuniziert wird. Und mir sind die Anzeigenpreise bekannt. Wir haben da schon mehrfach drüber diskutiert. Und das ist, was mich so aufregt, weil ich es schon mehrfach betont habe und es einfach ignoriert wird. Es geht hier nicht um Misstrauen, es geht einfach darum, dass meine Belange ignoriert werden und meine Argumente, die ich vorbringe, ignoriert werden. Das hat nichts mit Misstrauen zu tun, sondern einfach mit einer unterschiedlichen Meinung und Herangehensweise. Und Harald, ich habe gesagt, ich finde das gut mit der Anzeige und ich habe es extra so gelassen, weil ich das gutiere. Punkt. Ja, und das hat überhaupt nicht, das ist überhaupt keine Kritik daran. Und du hast recht. Was das betrifft. Und ich habe es direkt am Anfang betont, toll, dass das da vorangeht. Aber dann bitte, warum macht das denn nicht rund und nehmt nochmal Geld in die Hand? Und das sind nicht 15.000 Euro. Ich kenne die Anzeigenpreise. Wir haben uns über andere Anzeigen unterhalten, der Frank und auch mit der Simone. Und ich weiß nicht, mit dem Grumpy habe ich mich auch schon über das Thema auseinandergesetzt. Ist ja nicht so, dass das hier zum ersten Mal auf den Tisch kommt. Und das macht mich etwas betroffen und es ist befremdlich, dass einfach darüber hinweggegangen wird. Boah, nö, machen wir, das reicht schon. Nee, es reicht nicht. Und es sind auch keine 15.000 Euro. Man kann eine abgespeckte Version machen. Man kann das Ding vom Grumpy nochmal nehmen, etwas kleiner machen und auf dem Blog verlinken. Das würde reichen. Also wir reden nicht über 15.000 Euro. Und über die NJW-Geschichte könnte man uns auch nochmal unterhalten. Das dürfte wahrscheinlich auch, auch günstiger zu haben sein als so eine große Sache in der FAZ. Ja. Danke, Nico. Dann habe ich jetzt den Joachim, den Dietmar und den Frank. Also was mich ein bisschen betroffen macht, ist die Bewusstlosigkeit, mit der hier in der Fraktionssitzung manchmal diskutiert wird. Da gibt es irgendwelche Sachdinger, Kleinigkeiten, Petitessen, Anzeigentexte oder sowas. Und das eigentliche Thema ist die unterschwellige Aggression von uns in vielen Bemerkungen, die da zum Tragen kommt. Und das ist bewusstlos, weil genau diese Aggression nämlich nicht thematisiert wird. Man benutzt irgendwelche Scheinstellvertreterkonflikte, um irgendwas zu machen. Und Leute, ich sag euch, das geht mir gewaltig auf den Sack. Danke, Joachim. Ich glaube, das war nicht unterschwellig jetzt. Dann habe ich Dietmar, Frank und nochmal Nico. Ja, weiß nicht, ob wir jetzt das hinkriegen müssen, dass jeder alles gesagt hat. Also Harald, nichts für ungut. Also hier greift eigentlich niemanden an, sondern die Kritik, mit der müssen wir umgehen, auch innerhalb der Fraktionssitzung. Also, denn offensichtlich funktioniert es nicht außerhalb der Fraktionssitzung, sonst wäre das Thema jetzt nicht auf der Rolle, ganz klar. Und wie auch immer, wenn ich das bitte anmerken darf, ja, du hast das gestern rumgeschickt, ich sage nochmal, wir müssen uns eindeutig klar darüber sein, dass bestimmte Kommunikation in wichtigen Dingen nicht binnen 24-Stunden-Frist erfolgen kann und sie muss es auch nicht. Es gibt nichts, was hier in der Eile gemacht werden soll. Ich sehe auch gerade, was diesen aktuellen Punkt angeht, keine Not. Also dem muss ich schon widersprechen. Ich sehe hier keine Not, dass wir jetzt binnen einer Woche, zwei Wochen irgendwie was reißen müssten. Vor Weihnachten, vor dem Jahreswechsel möglicherweise auch nicht. Das auch unter Berücksichtigung bestimmter Antragssituationen, vielleicht auch der nahen Zukunft, ja, wir bestimmte Referentensituationen klar auch gerade im Innenbereich Innenrecht verbessern müssen, beziehungsweise aufsetzen müssen, ist gar keine Frage. Nur Not sehe ich nicht und deswegen, Leute, bleibt einfach ruhig bei der ganzen Geschichte. Hängt es nicht zu hoch auf. Und ja, da pflichte ich dem Joachim auch bei, wir müssen hier keine Aggressionen schüren, das nützt auch nichts, da kommen wir nicht zu Potte. Ich bin der Meinung, wir sollten einfach den Anzeigentext, so wie ihr ihn jetzt entworfen habt, wunderbar, dass er da ist, einfach nochmal packen, überarbeiten, vielleicht gucken, wie wir in die NJW, in den Wegstellenmarkt oder wo auch immer noch zusätzlich reinkommen für günstige Beträge. 15.000, 16.000 Euro wäre in der Tat ein bisschen überzogen meines Erachtens. Ich weiß nicht, ob das passt. Ich hatte auch sowas von 4.000, 5.000 Euro damals mal irgendwie im Kopf aus vorangegangener Zeit. Aber lasst es uns einfach in Ruhe machen und nicht hier zerhacken. So. Danke, Dietmar. Als nächsten habe ich noch Frank auf der Liste und dann nochmal den Nico. Ja, ich bin ja mit, würde ich sagen, betroffen oder beteiligt als Mitglied im Innenausschuss ohne Referenten. Ja, ich finde aber, die Zeit ist einfach vorbei, wo wir alles hier ausgiebigst in der Fraktionsversammlung diskutiert haben. Wenn dieser Ausschuss keinen Referenten hat, dann ist das Sache der Mitglieder des Ausschusses, der Stellvertreter, Recht- und Innenausschuss und lass uns bitte und des Fraktionsgeschäftsführers, der für die Referenten zuständig ist, lass uns in seinem Büro treffen und die Dinge durchsprechen, den Text durchsprechen, Anzeigenpreise, wo was wie geschaltet wird und nicht hier die Fraktionsversammlung damit belasten. Wir haben andere Sachen zu tun und ich möchte jetzt den Antrag stellen auf Schluss der Debatte und Weiterverfahren in der Tagesordnung. Können wir das Danke, Frank. Ich glaube, wir haben das immer noch nicht in der Geschäftsordnung. Ja, hat beim letzten Mal auch geklappt. Hat beim letzten Mal auch geklappt, okay. Ab wie viel Mal geht das dann automatisch in die Geschäftsordnung? Ich werde das lernen. Aber der Nico ist der Einzige, der noch auf der Liste steht, vielleicht als Ansprecher dieses Themas. Harald auch noch. Ich will dem Joachim insofern recht geben, dass es hier bei dem Konflikt tatsächlich nicht nur allein um die Anzeige geht, sondern das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir als Bereich, der personell unterausgestattet ist, natürlich auch eine erhöhte Arbeitsbelastung haben. Und wir können, ich habe das Gefühl, dass wir den Bereich im Moment so auf Sicht fahren, aber dass da jederzeit irgendwas passieren kann und uns um die Ohren fliegen kann. Und das ist kein gutes Gefühl. Und ich will einfach nicht unter diesen Bedingungen arbeiten. Ich weiß nicht, wie viele Referenten hat Schule Bildung? Ich glaube, zwei. Wir stehen im Bereich Innen ohne da. Das hat verschiedene Gründe. Ja, das ist nicht, liegt nicht beim Vorstand. Ja. Ich habe es mehrfach betont. Und auch nicht die anderen hier sitzen. Aber es ist halt dann, und jetzt nicht allein meine Entscheidung, wir müssen uns da leider abstimmen. Und ich möchte einfach nur meine Sicht der Dinge schildern und ich möchte dazu beitragen oder ich möchte, dass die Angelegenheit so behandelt wissen, dass es da möglichst schnell einen anderen Zustand für gibt. Und dafür reicht eine relativ kleine Summe aus, um da Fortschritte zu erzielen. Und ich kann es dann einfach schwer begreifen, warum man diese Schritte da nicht macht. Dann wäre allen hier gedient und wir bräuchten auch die Fraktionssitzung damit so ein Thema nicht belasten. Ich kann nur darauf hinweisen und ich kann nur sagen, wenn sich das nicht bis Anfang des Jahres irgendwie bessert, bin ich nicht bereit, da Verantwortung zu übernehmen. Weil dann müssen das die machen, die hier einen anderen Kurs fahren wollen als ich. Und da bin ich auch durchaus auch außerhalb des Vorstandes nicht mit allen einig. Ja, aber das geht dann bitte nicht auf meine Kappe, weil das müssen dann die anderen machen. Das möchte ich nur darauf hinweisen. Dann macht hier, was ihr wollt. Danke, Nico. Ich habe als nächstes noch den Harald auf der Liste. Ich wollte mir nur Mühe geben, das irgendwie abzurunden. Also es ist sicherlich hinreichend bekannt und ohne Zweifel, dass der Bereich Innenrecht komplett unterbesetzt ist. Es ist dort dringend erforderlich, personelle Verstärkung zu bekommen. Das, denke ich, ist ohne Zweifel. Und ich bin auch der Auffassung, wir sollten uns jetzt nicht mehr zu viel Zeit lassen mit der Ausschreibung. Die ist aber nicht geschaltet. Und ich schlage jetzt mal vor, dass wir möglicherweise uns noch mal morgen kurz verständigen. Ich finde den Hinweis, ich bin etwas später gekommen, deshalb kann ich nicht alles überschauen, Nico. Ich finde den Hinweis von dir, im NJW die Anzeige zu schalten, finde ich vollkommen okay. Preis liegt übrigens bei etwa 1.000 Euro, hat der Ingo mir gerade zugerufen. Also das ist auch ein absolut vertretbarer Rahmen. Aber ich denke, also wenn das die Dimension erreicht, die hier bei der FAZ in Rede stehen, da sollten wir vielleicht es etwas tiefer hängen. Aber lass uns nochmal verständigen, auch nochmal im Angesichts der Preise. Und dann kann man das vielleicht am Mittwoch raushauen. Okay. Danke, Harald. Weitere Sprecher zum Thema? Sehe das nicht der Fall. Dann können wir jetzt zum Tagesordnungspunkt 2 kommen. Inhaltliche Nachbesprechung der letzten Plenartage von Moni. Es sei denn, irgendjemand hat jetzt noch... Nein? Niemand zwischengerätschen gerade? Dann los. Ja, ich habe den Tagesordnungspunkt nur draufgesetzt, weil wir es letzte Mal gemacht haben und ich es ganz gut fand. Wenn wir mal eben so ganz kurz unsere Eindrücke sammeln, gucken, was ist gut gelaufen, was können wir vielleicht beim nächsten Mal noch besser machen. Gibt es da Wortmeldungen? Bis jetzt nicht, sonst fange ich mal einfach an. Also ich fand erstmal, dass wir ein bisschen präsenter waren als die Male davor. Das hat besser geklappt. Können wir immer noch ein bisschen optimieren, denke ich. Und was wir auch noch optimieren können, ist, dass wenn einer von den 20 Piraten spricht, dann könnte man ja mal zuhören. Also da ist mir immer noch aufgefallen. Da ist mir immer noch aufgefallen, dass viele Nebengespräche halt stattfinden. Und das wäre schon sinnvoll. Ja. Kai. Ich finde, wir sollten nicht nur den 20 Piraten zuhören, sondern auch den anderen oft genug. Ich habe oft genug auch Probleme, da zuzuhören, weil halt bei uns auch unsäglich viel gequatscht wird. Das ist mir egal, woran das liegt, aber ich finde, wenn ich da die SPD anmaule, sollte man die Klappe halten, wenn der Robert redet, dann könnten wir den gleichen Respekt den anderen auch entgegenbringen und Gespräche, also Privatgespräche oder andersartige Gespräche auf ein Minimum zu reduzieren. Also es muss einfach nicht sein. Und oftmals will ich auch einfach zuhören, weil trotz dessen, dass die anderen nicht zuhören, heißt das ja nicht, dass ich nicht zuhören muss und nicht auch neue Erkenntnisse aus den Reden ziehe. Danke, Kai. Frank. Ja, das ist jetzt zwar auch nicht inhaltlich, schließt sich da an, weil mir ist auch aufgefallen, dass unsere Abwesenheitsrate teilweise über das mal so verabredete Maß von 50% rausgegangen ist. Also teilweise waren doch recht wenig Piraten im Plenarsaal, fand ich ein bisschen schade. Und vielleicht kann man da nächste Mal nochmal gemeinsam drauf achten, weil teilweise gab es wirklich das gleiche Verhalten wie bei den anderen Fraktionen, kaum dass der nächste Tagesordnungspunkt aufgerufen wird, zack, sind die Reihen leer. Und das fände ich, wie gesagt, insgesamt schade, wenn das weiter einreißen würde. Danke, Frank. Lukas, war es gerade eine Meldung? Dann Harald danach. Eventuell könnte man diesem Problem des Besuches der Essenseinrichtung hier im Landtag oder das gemeinsam einfach mal vorbeugen, indem man vielleicht vor den Plenarsitzungen irgendwie so eine gemeinsame Liste macht, wo man sich einfach einträgt, wann man denn vorhat, Mittagspause zu machen. So hätte man direkt einen Überblick darüber, wie viele Leute wann im Plenum sind. Wir haben halt das Problem, dass wir keine Mittagspause haben. Wir müssen irgendwie essen gehen. Ich denke, das ist unumstritten. Aber ich denke, das können wir ein bisschen besser planen mit so einer einfachen Liste, damit es eben auch nicht so krass leer aussieht. Danke, Lukas. Dann habe ich noch den Harald. Also ich finde, es muss auch mal gesagt werden, dass diese Plenumssession richtig gut gelaufen ist und die Fraktion aus meiner Sicht da eine gute Performance gemacht hat, weil man soll auch über Positives reden. Aber vielleicht noch mal eine kleine Kritik, was mir aufgefallen ist. Ich bin der Auffassung, wenn ein Abgeordneter von uns redet, dann sollte er nach seiner Rede nicht den Plenumssaal verlassen, sondern er sollte bis zum Ende des Tagesordnungspunktes da bleiben, um nicht möglicherweise Gefahr zu laufen, wenn dann der Minister oder die Ministerin eine Entgegnung auch noch macht, gar nicht mehr im Raum zu sein. Also ich denke, nur schon allein aus den Gründen, also gebotene Höflichkeit etc., sollten wir bleiben. Darüber hinaus, wenn ich das mal so scherzhaft formulieren darf, kommt mir das manchmal so vor, dass unsere Fraktion, was über die Beifallbereitschaft angeht, ja das Temperament einer Wanderdüne hat. Ja? Und ich gucke ja gerne abends nach dem Surfen schon mal einen langen Schlag aufs Wasser und beobachte das Wandern der Düne. Ja, aber das erfordert extrem hohe Konzentration und man merkt gar nicht, dass sie sich wirklich regelmäßig bewegt. Ich rate also dazu, nicht nur bei eigenen Reden mal öfter zu klatschen, ja, das sowieso. Aber ich finde, es steht uns auch ab und an gut an, wenn in anderen Fraktionen was Vernünftiges mal gesagt wird, und das soll ja des Öfteren vorkommen, ruhig da auch mal zu klatschen und nicht immer in Bewegungslosigkeit zu verharren und sich in dem Sitz zu verkrampfen. Ja, das wollte ich nur mal. Ansonsten hat mir aber die Plenumssession gut gefallen. Danke, Harald. Ja, wir machen das alle immer. Das ist nur dem Harald so aufgefallen. Der Kai war als Nächster auf der Rednerliste, dann der Daniel. Ja, Harald, absolut d'accord. Das mit dem Nicht-Rauslaufen nach der Rede gilt übrigens meiner Meinung nach auch für den Zeitraum vorher. Wenn mein Block dran ist, in dem ich rede, dann sollte ich vielleicht da komplett anwesend sein. Manchmal gibt es da auch Argumente in der Diskussion. Was das Klatschen betrifft, wie gesagt, das fällt auch schwer zu klatschen, wenn man nicht mitbekommt, was Sache ist, weil andere quatschen, aber das tun wir längst. Der Robert ist da so unser Markert, also unser Vorklatscher teilweise. Ich hatte aber noch einen ganz anderen Punkt. Das ist jetzt aus der Tagesordnung irgendwie verschwunden, was ich irgendwie mal reingeschrieben hatte, weil mein Fokus auf die Plenumsgeschichte war eigentlich der, dass wir darüber reden sollten, wie das mit der Aufbereitung abläuft. Das Top 4 steht Fraktionsfinanzen hier. Okay, dann kommen wir da gleich sicher zu. Ja, okay, dann besprechen wir es gleich, alles klar. Danke, Kai. Dann habe ich noch den Daniel. Ja, nur eine Ergänzung. Mir war auch das wichtig, was Harald und Kai gerade gesagt hatten mit diesem Tagesordnungspunkt. Ich finde, da sollte es gar keine andere Meinung geben, dass man nicht auf jeden Fall, also da muss man auf jeden Fall da sein, wenn eben dieser Tagesordnungspunkt der eigene aufgerufen ist. Was mir noch aufgefallen war, ich finde es ganz schön, dass wir mittlerweile uns auch trauen, hier und da mal eine Zwischenfrage zu stellen. Möglicherweise bietet sich das allerdings an, die Zwischenfrage mit unserem Redner zum Tagesordnungspunkt gegebenenfalls mal kurz abzustimmen. Ich habe das so in Erinnerung, dass das bei Monis Part halt eben nicht der Fall war und Dirks Zwischenfrage da leider Gottes auch etwas, sagen wir mal, zumindest Moni nicht unterstützt hat in ihrem Redebeitrag. Da sollten wir schon versuchen, das irgendwie so ein bisschen zu koordinieren. Danke, Daniel. Dann habe ich jetzt noch eine Wortmeldung vom Dima. Dabei möchte ich ausdrücklich betonen, dass ich die Zwischenfrage von Grumpy an Witzel extrem klasse fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ganz, ganz hervorragend, ganz großes Kino. Ja, also was das angeht, möchte ich gerne immer die CDU zum Thema Internet sprechen lassen. Dann bessere Vorlagen liefern niemand. Das tat so weh. Also für jeden im Stream nochmal. Frau Korte von der CDU in der letzten Plenarsitzung. Hervorragend. Kann ich nur empfehlen, Olli Welke, bitte, mach was draus. Wer den also sich nochmal anhören möchte. Grumpy, sprich ruhig. Da die Daten ja eh sozusagen öffentlich zur Verfügung stehen, ich fände es schön, wenn man da auch mal wirklich da sowas featured. Also das ist wirklich so eine Best-of-Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Fände ich, könnte man mal so andenken. Danke, Grumpy. Weitere Wortmeldung zum Punkt? Robert. Ja, also ich wollte auch nochmal an der Stelle Harald unterstützen. Ich wollte sagen, also das, aus meiner Perspektive ist das sehr gut gelaufen. Insbesondere auch die Zwischenfrage von Grampi und die Erklärung, die hinterher Dietmar geliefert hat, weil Ralf Witzel sie irgendwie etwas schwammig formuliert hat, sage ich mal vorsichtig. Wenn man den Stream guckt, wahrnimmt, ist das Klatschen. Und das Klatschen hat man den Eindruck, also wenn jemand von den Piraten redet, man hört das Klatschen, aber man hat häufig den Eindruck, es klatschen nur 5. Und das ist sehr, sehr schade. Also da wäre gut, wenn das irgendwie konsequenter passiert. Okay, vielleicht kann der Robert ja einen Kurs dazu anbieten. Simone. Zusammen mit Mark hat. Ja. Ja, dahingehend dann noch ergänzend, also nicht nur anwesend zu sein, wenn der eigene Tagespunkt dran ist und sich vielleicht abzusprechen mit der Mittagspause. Ich fände es auch wichtig, da wir jetzt ja nun keine 99, sondern nur 20 sind, dass wenn unsere Redner dran sind, dass wir möglichst vollzählig auch da sind und dementsprechend dann die Redner unterstützen. Kriegst du hier nichts? Ach schon, gut. Gut, weitere Wortmeldungen zum Thema Nachbesprechung? Sehe ich nicht. Dann können wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. Tagesordnungspunkt 3, Vorbereitung der nächsten Plenarsitzung, weil nach der Plenarsitzung ist vor der Plenarsitzung. Ne? Eigene Anträge. Die Plenarsitzung dauert länger als 90 Minuten und geht auch nicht nur von 10.35 Uhr bis 11 Uhr. Der Olli ist nicht da. Moni, stellst du den Untersuchungsausschuss kurz vor? Danke. Ja. Also der Untersuchungsausschuss zum Bau- und Liegenschaftsbetrieb läuft ja inzwischen seit 4 Wochen. Wir waren die Ersten, die ihn beantragt haben. Seitdem gibt es diverse Gespräche auf PGF-Ebene und wir haben uns dort Eckpunkte vereinbart, was in dem Antrag drinstehen soll. Daraufhin hat der Gerhard dankenswerterweise sich mit den Fachjuristen aus den anderen Fraktionen zusammengesetzt und diesen nun endgültigen Antrag formuliert, der auch, denke ich, jetzt von der Rechtsabteilung des Landtags, denke ich, als gut befunden wurde, dass der rechtlich jetzt sicher ist. Und der ist jetzt seit heute Morgen da. Also der Gerhard hat gestern noch mit den anderen den letzten Schliff an diesen Antrag gemacht. Und er ist jetzt so, dass alle damit zufrieden sind, dass alle damit leben können. Und ich glaube, auch wir damit leben können. Und wir werden ihn jetzt halt für die nächste Plenarsitzung einbringen. Danke, Moni. Gibt es dazu Rückfragen? Der Grumpy hat eine Rückfrage. Ganz harmlos, der Fragekatalog sozusagen, ist der öffentlich eigentlich? Es gibt ja diesen... Ja, genau, also das ist diese ganz große... Okay, nee, das war dann schon alles. Genau, vielleicht können wir, ist der Antrag schon online, dann können wir ihn hier im Pad vielleicht noch nachträglich verlinken. Der Gerhard hat den an alle geschickt, ihr müsstet den alle... Nee, darum geht es mir nicht, mir geht es darum, dass er hier im Protokoll-Pad verlinkt ist, für den interessierten Menschen außerhalb dieser Runde. Ja, wenn er eingebracht ist, verlinken wir es dann nachträglich. Bei dem finde ich das egal. Ja, aber bei dem ist es egal, weil er ist ja von allen. Ja, nur, dass wir da hier ein bisschen Futter drinstehen haben, weil PUABLB sagt jetzt nicht eben auf Anhieb was. Also von mir aus können wir den da auch rein verlinken. Ich sehe das völlig unproblematisch. Das wäre toll. Gut. Dann habe ich hier weitere Unterpunkte. Vorliegende Tagesordnung. Willst du damit weitermachen, Moni? Oder? Ja, ich würde noch mal eben was sagen zur Verantwortlichkeit in der Fraktion. Das müssen wir nicht heute tun, aber wir werden uns jetzt darüber unterhalten müssen in den nächsten Tagen, wer den verantwortlich aus unserer Fraktion übernimmt. Ich glaube, dass das den Untersuchungsausschuss. Wir haben einen Abgeordneten da drin und ich glaube, das wird einfach super viel Arbeit. Wir brauchen einen, der da richtig Spaß dran hat, sich da richtig reinkniet. Es gibt einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, den der Landtag bezahlt und es gibt einen 20-Stunden- Kraft für Zuarbeit, Schreibarbeiten und wir müssen uns eigentlich, ne, wir müssen halt überlegen, gemeinsam gucken, wer das von uns übernehmen kann, will und soll. Vielleicht machen wir dafür sogar dann eine eigene Runde, dann kommen die sich dafür interessieren. Wir müssen halt nur auch wissen, wer nächste Woche dazu redet, ne? Also das sollten wir dann schon auch in dem zügig Zusammenhang machen. Klären. Time is of the essence, ja. Gut. Gut. Nächster Unterpunkt, vorliegende Tagesordnung. Ja, ich denke, die ist bekannt. Die hat jeder gesehen, die Tagesordnung. Die ist sehr schmal, sprich, wenn da nicht viel zukommt. Es ist ja schon angesprochen worden, dass am Freitag, dass wir den Freitag wahrscheinlich gar nicht brauchen werden. Also man wird versuchen, das bis Donnerstagabend alle Tagesordnungspunkte abgearbeitet zu haben. Und ich weiß nicht, ob das Sinn macht, das jetzt hier schon mal durchzugehen, inwieweit das jetzt vorhanden ist. Es gibt inzwischen auch schon ein Pad, wo wieder draufsteht, Redner und wo ihr euch eintragen könnt. Das wird halt, wenn die Anträge, die anderen heute Nachmittag da sind, wird das ergänzt. Das ist mir egal, ob wir das jetzt im Einzelnen durchgehen, aber ich hoffe, dass du denkst, das wird ja auch so funktionieren. Danke, Moni. Ich verlinke jetzt gleich noch eben das Pad und auch die Tagesordnung vielleicht. Ist schon verlinkt. Ist schon verlinkt? Ah, sehr schön. Ja. Traumhaft. Dann fehlt uns noch die Tagesordnung. Die steht im Pad? In dem anderen. In dem anderen. Ah, die steht in dem anderen Pad. In dem verlinkten Pad. Ah, Kaskadenverlinkung. Dankeschön. Gut. Aktuelle Stunde als nächster Tagesordnung. Ah, nee, der Hilmar möchte was sagen und der Nico. Dann Hilmar und Nico. Oh, Entschuldigung, dann habe ich dich nicht gesehen. Dann Harald, Hilmar und Nico. Ich wollte vorschlagen, dass die Fraktion die eigenen Anträge, also neben BLB, hier nochmal absegnet. Und ich würde gerne dann zu einem Antrag dann was sagen noch. Danke, Harald. Dann Hilmar. Ja, genau das wollte ich ja tun. Einen eigenen Antrag noch vorstellen. Also wir haben gestern im AK3 den Antrag zur Aufhebung des Kooperationsverbotes fachlich besprochen. Der ist mit der Basis kommuniziert. Da kam nur positiver Zuspruch. Der Oliver hatte noch redaktionell was. Das habe ich eingearbeitet. Also es geht darum, Bildungsrepublik Deutschland realisieren, Kooperationsverbot aufheben. Es geht um die Bund-Länder-Finanzierung von Bildungsausgaben. Die grün-roten Landesregierungen haben im Bundesrat die Initiative von Frau Schawan gekippt. Das ist schon ein paar Monate oder ich glaube eineinhalb Monate her. Und aktuell laufen die Verhandlungen darüber, wie man das Grundgesetz, also im Zuge der Föderalismusreform ist ja Bildung an die Länder gegangen, wie man aber jetzt wieder den Bund in die Finanzierung reinbekommt. Dort haben die rot-grünen Bundesländer einen Forderungskatalog vorgelegt, der die verschiedenen, also von frühkindlicher Bildung bis Hochschulbildung, so ein Fächer an verschiedenen Forderungen. Und wir haben das Ganze mal piratisch noch ergänzt und wollen das direkt zur direkten Abstimmung stellen im Plenum, wo wir dann nochmal in den einzelnen Punkten darauf abzielend klarstellen, was für uns wichtig in der Bildungspolitik ist. Also ein Globalantrag, der zur direkten Abstimmung steht. Ja, die Punkte sind klar. Ich habe es, glaube ich, auch, oder es wurde rumgeschickt schon zweimal. Die finale Version habe ich auch nochmal rumgeschickt. Dürfte eigentlich klar sein. Wenn noch Unklarheiten sind, bitte jetzt. Sonst würde ich mich darüber freuen, wenn ihr euch dem Votum des AK3 und der AK-Bildung anschließt. Danke, Hilmar. Dann habe ich als nächstes noch den Nico auf der Sprecherliste. Ja, danke. Ich wollte mal kurz zu dem Punkt Tagesordnung und wie viele Plenartage. Ist ja schön, wenn wir nicht so viel Programm haben, aber ich hoffe dann, dass das nicht wieder dazu führt, dass wir donnerstags bis 23 Uhr dann da sitzen, weil da doch noch was kommt. Also im Zweifel, also bis 19 Uhr haben wir, glaube ich, das letzte Mal gemacht. Das fand ich noch so, ja, kann man sich noch konzentrieren. Weil wenn wir sagen, wir wollen hier konzentriert an den Sachen teilnehmen und wir wollen das Parlament stattfinden lassen, das Plenum stattfinden lassen, dass da auch möglichst alle da sind. Das schafft man halt nicht, wenn das Ding bis 23 Uhr geht. Und wenn wir jetzt wieder auf so eine komische Kompromissnummer kämen, ja, Freitag wegfallen lassen, dafür aber Donnerstag mal was länger machen. Also ich wäre gegen eine solche Regelung. Also ich hoffe, wenn wir tatsächlich so wenig haben, dass wir schon am Donnerstag um 18 Uhr durch sind, wunderbar. Aber ich möchte es ja nicht erleben, dass wir wieder so lange da hocken. Danke. Danke, Nico. Da würde ich jetzt einen kleinen fachlichen Hinweis noch zu geben. Bis zu 8 Stunden können sich die meisten Menschen hervorragend konzentrieren. Die Fehlerhäufigkeit verdoppelt sich in den nächsten 2 Stunden und verachtfacht sich ab der Stunde 10 bei Aufgaben, die man konzentriert erledigen muss. Das finde ich für Gesetzgebungsverfahren eher schade. Das ist ein Fehlerbereich, der nicht mehr tolerant ist an der Stelle in meinen Augen. Deshalb möchte ich Nico da völlig unterstützen. Kai, bitte. Ja, dann müssen wir uns, glaube ich, mal langfristig zu positionieren zu der Nummer. Weil für viele Abgeordnete geht es dann darum, den Freitag nicht anreisen zu müssen, nicht hier zu sein. Und die machen dann lieber länger. Und wir sagen aber, was? Wir sagen dann aber, wir wollen konzentriert arbeiten da im Plenum und das sollten wir vielleicht mal in eine langfristige Position verwandeln und das irgendwie einheitlich auch vertreten dann. Danke, Kai. Weitere Wortmeldungen zum Tagesordnungspunkt. Der Harald. Du meinst Anträge, ne? Tagesordnungspunkt. Also da ist ein Antrag zu Open Government. Ich habe jetzt die finale Form gerade erst lesen können. Ich würde bevor er auf die Reise geht, dort kleine Änderungen hier vorschlagen wollen. Ich will die mal benennen. Ich würde hier nicht schreiben, Anhörungen verkommen zu Klagemauern. Ich würde da vielleicht etwas geschmeidiger schreiben, Anhörungen geraten zu Klagemauern. Und ich würde auch nicht schreiben in einem erschreckenden Eiltempo, sondern ich würde dort schreiben in einem ungeangemessenen. Das sind aber jetzt nur Formulierungsvorschläge. Viel wichtiger ist mir, dass im zweiten Absatz steht, mehrere hundert Millionen globale Minderausgaben stehen im aktuellen Haushaltsplan für das Jahr 2012. Wir haben 2012 verabschiedet. Der aktuelle Haushaltsplan ist 2013. Gestern oder vorgestern ist er uns ja geliefert worden. Erste Lesung war noch nicht. Ich würde da ganz konkret reinschreiben, nicht mehrere hundert Millionen, sondern 789 Millionen Euro globale Minderausgaben stehen im aktuellen Haushaltsplan für das Jahr 2013 statt 2012. Das ist sonst nicht stimmig, der Antrag. Und er muss jetzt ja gleich auf die Reise, deshalb bringe ich das hier ein. Dann würde ich auch im dritten Absatz, wenn ihr einfach, ihr guckt jetzt zweifeln, ich höre gerne auf, ne? Also ich habe jetzt, das ist der jetzt Punkt. Nicht vorsingen, ne? Ich glaube, das ist eben der Punkt, dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen, erweiterten redaktionellen Änderungen, die kannst du sicherlich am besten mit den beiden Abgeordneten machen, die da eh für zuständig sind. Das würde ich jetzt nicht in der großen Runde hier unbedingt stattfinden lassen. Wäre meine Idee dazu, Harald. Also mein dringlicher Hinweis wäre, da das auf die Reise gehen muss, ja, sind ja keine redaktionellen, das erste waren redaktionelle, das andere waren inhaltliche Änderungen und ich verstehe das so, dass die Fraktion die Anträge hier verabschiedet, nachdem sie in den Arbeitskreisen behandelt worden sind. Und wenn man jetzt sich irgendwo zurückzieht und was anderes formuliert, ist vielleicht auch nicht so günstig. Also ich würde auch gerne hier sitzen bleiben in der Fraktionssitzung, um mitzubekommen, was sonst noch behandelt wird. Es ist nichts Wildes. Aber okay. Matthias? Also die Rohfassung ist am Freitag über die Liste rumgegangen. Ein, zwei positive Rückmeldungen habe ich gehört. Ansonsten kam jetzt nichts, was mich direkt hätte veranlassen sollen, großartig etwas zu ändern. Rita und noch zwei andere haben da jetzt nochmal drüber geguckt, was Rechtschreibung angeht. Ich nehme die Sachen, die Harald jetzt hier angesprochen hat, einfach mit auf im Sinne der Verbesserung. Ich hoffe, dass es bei den redaktionellen Änderungen bleibt und würde dann einfach sagen, um euer Votum bitten, mit in Anbetracht dessen, dass da vielleicht noch ein, zwei minimale Anpassungen erfolgen, weil dann würde ich hochgehen, dann kann der Harald nämlich hier sitzen bleiben, die Sachen machen und mit Monikas Mitarbeitern entsprechend auf den Weg bringen. Harald? Ich bin außerordentlich erfreut, dass ich sitzen bleiben kann. Jedenfalls will ich das nochmal eben anhängen, worum es geht. Also ich würde vorschlagen, ist kein Muss, im dritten Absatz ist von der Stimme des Volkes die Rede. Vielleicht kann man da die Stimme der Bürgerinnen und Bürger oder sowas nehmen. Würde ich es ein bisschen so. Dann ist da im zweiten Absatz hinter der globalen Minderausgabe ist die Rede davon, die Budgethoheit des Landtags wird damit faktisch ausgehöhlt. Ich würde es, also ich finde das sehr weitgehend, dass bei einer globalen Minderausgabe von 789 Millionen und einem Haushalt von etwa 60 Milliarden, ich finde das sehr weitgehend, wenn wir sagen, dass die faktisch ausgehöhlt ist, die Budgethoheit. Aber vielleicht könnte man da ja dann schreiben, die Budgethoheit und die Grundsätze, die Haushaltsgrundsätze von Transparenz und Klarheit werden damit strapaziert. Ja, sowas in dieser Richtung. Wäre genauso deutlich, aber vielleicht nicht so ein zu eindimensional. Ist kein Muss, schlage ich nur vor. Dann auf Seite 2, dritter Absatz, unten, vorletzte Zeile. Da ist, glaube ich, einfach nur ein Formulierungsfehler. Da steht zwar, und zwar nicht auf polemisch. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Wort auf besser gestrichen wird. Also hier ist, ne? Auf polemisch ist irgendwie... Na, ich möchte jetzt mal auf polemisch sagen. Ne? So, Numero kann man vielleicht auch deutsche Nummer 1 nehmen statt Numero. Ja, meine Number One und ist mir auch völlig wurscht. Ja, so, dann gibt es noch einen Punkt, den ich gerne aufwerfen wollte als Nachfrage. Und zwar auf der folgenden Seite unter 4. Zeitplan und begleitende Veranstaltungen. Dort in diesem Absatz steht, dass quasi der Kommunikationsprozess, der mit mindestens 6 bis 8 Wochen angesetzt wird, sozusagen zwischen der ersten Behandlung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen, also zwischen der Einbringung und der ersten Behandlung. Ich will nur technisch nachfragen, ob das scheint mir praktisch ganz schwer zu erreichen, weil im Januar ist die erste, wenn ich das richtig sehe, die erste Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses, die sich mit diesen Fragen beschäftigen wird. Ja, wenn also ein Kommunikationsprozess von 6 bis 8 Wochen angesetzt wird und zwischen der Einbringung des Haushaltes und der ersten Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses, was die Behandlung des Haushaltes angeht, dieser Kommunikationsprozess organisiert werden soll, also ein geeigneter, wie der auch immer genau aussieht, wird in dem vorherigen Absatz beschrieben unter 3 Kommunikationsprozesse. Ich stelle einfach die Frage, ich halte das für operativ mindestens anspruchsvoll, wenn nicht gar für nicht möglich. Kleiner Hinweis, ich würde daraus machen, vor der letzten Behandlung im Ausschuss für Haushalt und Finanzen vor der zweiten Lesung. So, das ist jetzt in dem Fall wirklich dann auch so, dass es dann auch zeitlich passt. Allerbest, bin am Ende. Okay, können wir es dann so abstimmen? Habt ihr alle Änderungen drin? Gut, dann frage ich mal einfach, ob es dazu Gegenstimmen gibt. Enthaltung, dann sehe ich den einstimmig so als angenommen an und ihr könnt da weiter mit fortfahren. Gern geschehen. Der Hilmer macht Symbole. Gesten. Vielleicht kommst du ans Mikro und sprichst kurz. Warum malst du einen Fernseher? Montagsmaler war ich nie gut. Genau, weiter. Ne? Weiter. Ich habe ja gerade den Antrag Bildungsrepublik eingebracht. Ja, weiter, da muss ich rumrennen, oder nicht? Bildungsrepublik eingebracht und also Kooperationsverbot, da gibt es noch kein Votum zu. Dann. Gut, hat den Antrag denn jeder gelesen? Oder gibt es da noch Rückfragen zu? Oder vertrauen wir dem Hilmar da so, dass wir den so bestätigen können? Dem Hilmar persönlich? Dann frage ich mal einfach, ob es da noch Gesprächsbedarf zu gibt. Sehe ich nicht. Gibt es da dann Gegenstimmen zu oder Enthaltungen? Dann sehe ich den Antrag auch so als bestätigt an. Den Untersuchungsausschuss auch. Gibt es dazu Gegenstimmen zum Untersuchungsausschuss BLB? Sehe ich Enthaltungen? Dann kauft ihr mal einen vernünftigen Pulli. So. Entschuldigung. Backtrolling kann ich auch. Dann sehe ich den auch so als bestätigt an, also als beschlossen. Den Pulli auch, ja. Und den Untersuchungsausschuss. Wir suchen mal schön aus. Ja, dass du da mehr als einen von hast, ist schlimm genug. So. Das ist andere als sonst. Grumpy. Michel brüllt gerade so ein bisschen im Chat rum, ob wir denn nicht überhaupt den Chat beobachten würden. Er schreibt, der Creon hatte da was auf der Liste dazu. Jetzt weiß ich gerade nicht, wozu. Nur so nebenbei. Ja, da ist... Gab es auf der Liste Anmerkungen, die hier jemand noch vertreten möchte? Gerne. Ingo kriegen wir auch noch so weit. Der Ingo weint. Lachpause. Ja, der nächste Tagesordnungspunkt wäre jetzt Tagesordnungspunkt ausnahmsweise mal wieder 4. Da wäre Planung Haushalt drin. Das jetzt in den letzten 3 Minuten vor der turnusmäßigen Pause zu machen, halte ich für nicht sinnvoll. Moni? Du hast auch was übersehen. Einmal Abmeldung bei Krankheit. Also ich möchte euch nochmal darauf hinweisen, dass man sich bei mir und Ute, Rebecca, also irgendwo hier abmeldet. Und wir geben dann alle, die krank sind, weiter an die entsprechende Stelle. Ach, also man muss sich nicht bei der Gebäudeverwaltung melden oder bei sonstigen Stellen. Also besser ist, ne, ihr meldet euch bei uns und wir gucken, wer ist von uns krank und wir machen dann einen Schrieb, wo wir auflisten, wer von uns nicht da ist und geben das weiter. Also nicht die 2050. Ne? Okay. Und dann habe ich nochmal eine Bitte von der Ute und zwar verwahrt ihr ja diese Karten für den Plenarsaal und sie ist da irgendwie in den letzten Tagen nicht so Herr darüber geworden, weil ständig auch persönliche Mitarbeiter die Tempotücher gebracht haben, ich weiß nicht was, dass man das so ein bisschen guckt, ob das nötig ist, weil wir haben irgendwie nicht so genug und es ist ein ständiger so ein Bienenhaufen da, wenn da ständig halt Leute rum. Und mir ist das nicht aufgefallen, ich sitze vorne, ich sehe das nicht. Einfach nur nochmal so im Hinterkopf haben, überlegen, ist das wichtig, dass jetzt jemand kommt und bestimmte Sachen bringt oder nicht. Das ist einfach nur eine Bitte von der Ute. Dankeschön. Ansonsten gibt es aber die Karten immer über Ute. Man kann Taschentücher auch selber holen. Wir dürfen ja eh rein und raus rennen. Also für den, dem es noch nicht aufgefallen ist. Gut. Dann würde ich sagen, hat jemand noch in den nächsten 2 Minuten bis zur Pause irgendwas kurz einzuwerfen? Sonst würde ich schon mal die Pause vorziehen und... Nee, da hatten wir genug von heute. Ich weiß nicht, ob wir schon alle gesehen haben, aber nach der letzten Umfrage sind wir von 3-4% in Niedersachsen hochgekommen. Apropos Niedersachsen, die haben mit ihren Plakaten massive Probleme. Die sind einfach viel zu beliebt. Also, wer sich da noch beteiligen möchte, eventuell kommt es dazu, dass nochmal neu gedruckt werden muss. Die werden, sie kommen manchmal nicht mehr dazu, die aufzuhängen. Also, nee. Direkt über die Empor NRW. Die haben ja noch gar nicht großflächig damit angefangen, die zu. Also, die haben noch gar nicht. Ja. Ich habe im Pad sofort den Spendenlink Niedersachsen. Ja, bitte den Spendenlink, super. Na, also es kann sein, die stehen jetzt auch mit dem Landesvorstand hier in NRW schon in Verhandlungen, dass wir da eventuell nochmal helfen. Und die sind ja noch gar nicht dabei, großflächig zu plakatieren. Na, also das ist... Nein, die hängen nicht an der Laterne, um sie einfach mitzunehmen, Ingo. Ja, 11.30 Uhr machen wir jetzt an der Stelle Pause. 11.45 Uhr wieder hier. So, Pause steht falsch, Top 4, 11 Uhr. Ja, es ist 11.45 Uhr, pünktlich nach der Pause machen wir weiter, es sind ja auch alle da. Die Simone hatte sich gerade schon gemeldet, los geht's. Noch eine kleine Ergänzung. Ich hatte hier ursprünglich vorgehabt, jetzt für die nächste Plenarsitzung den Antrag einzubringen, Bundesratsinitiative, Abschaffung der Optionspflicht, auch für die anderen Fraktionen jetzt. Ich werde den Antrag erst zur Plenarsitzung am 23. Januar einreichen, weil die anderen Fraktionen den erst Freitagnachmittag bekommen haben und Gelegenheit haben sollen, sich unserem Antrag anzuschließen, nur falls den jemand vermisst. Danke, Simone. Gibt's... Der Frank möchte was zum Leistungsschutzrecht sagen, bestimmt der Grumpy gerade. Ja, da ist ja auch mal, da, also gibt es die Diskussion, vor allen Dingen im Bundestag, letzte Woche Donnerstag. Und da möchten wir natürlich schon auch unseren Beitrag zu leisten, aber das wird ebenfalls erst dann passieren, wenn es richtig sinnvoll ist. Und das ist, haben wir hier kurz drüber gesprochen, ich glaube halt im Januar erst sinnvoll, dass der Gesetzentwurf ist im Bundestag in die Ausschüsse, 2 und 3, verwiesen worden. Und nach momentanem Zeitplan wird es also frühestens im Januar wieder im Bundestag landen. Und dann haben wir noch Zeit, da über eine Bundesratsinitiative nachzudenken. Bis dahin. Danke, Frank. Die Moni. Ja, wir hatten oben bei dem Punkt noch Aktuelle Stunde. Das müssen wir nicht heute beschließen. Die müsste bis Montag da sein. Montag 12 Uhr muss das eingereicht werden. Wenn sich da im Laufe dieser Woche was ergibt, dass ihr einfach guckt und dementsprechend euch mit uns in Verbindung setzt, dass wir dann rechtzeitig da was vorbereiten können. Gut. Danke, Moni. Dann ist jetzt der Danewort dran. Nein, bitte nicht wieder im Tunnel vergraben. Das ist immer so kostenträchtig. Wir verwundeln den Danewort im Tunnel, gut. Die Rettungskosten, welche Rettung? Okay. Monty, bitte. Also ich würde das gegebenenfalls, wenn was kommt, dann im Umlaufbeschluss gerne bestimmen lassen, dass wir das dann auch zeitnah erledigt hätten, wenn da was kommt. Es steht hier Gesetz über die Wasserentnahme. Ich habe einen kurzen. Das Gesetz zur Änderung des Wasserentnahmeentgeltgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen, da hat sich jetzt noch kein Redner eingetragen. Ein Punkt dabei ist, was uns oder mir gut gefällt bei diesem Entwurf, ist, dass auch die Braunkohletagebauer da jetzt mit Wasserentnahme halt für Wasserentnahme bezahlen sollen. Das könnte man da sagen. Ich weiß nicht, ob sonst noch irgendjemand diesen Gesetzentwurf jetzt im Moment so im Kopf hat und dazu was sagen möchte oder jemandem was dazu einfällt. Danke, Danebot. Dann habe ich als nächsten Frank auf der Rednerliste. Oder möchte jemand erst zum Wasserentnahmegeld kurz sprechen? Oder wollen wir uns dazu vielleicht dann im Arbeitskreis einmal austauschen? Ich glaube, da gehört es hin, befürchte ich. Frank. Wobei ich das jetzt so als Meldung von dir verstanden, oder? Weil du doch da thematisch... Ich könnte das dann machen, ja. Ich weiß noch nicht, wer fühlt sich eigentlich für dieses Wasserentnahmeentgeltgesetz zuständig? Ja, nee, ich meine, so vom jetzt, in welchen Bereich gehört das wirklich rein, ist die Frage. Ja, ja, okay. Ja, siehst du, dann passt das ja. Eigentlich bezog sich meine Wortmeldung aber auf den Stream, beziehungsweise auf die Kamera des Streams und auf das Stativ, was gerade dabei ist, runterzufallen. Dankeschön, ja, so geht's besser. Ja. Das Dankeschön. Und ich ins Eigenbeschaffsrecht. Wir haben ja auch eine Kamera hier laufen. Tagesordnungspunkt 4 hätten wir dann als nächsten, wenn ich jetzt hier keine Unterpunkte wieder übersehen habe in 3. Keine Gegenrede, dann sieht es gut aus. Kommen wir zur Planung Haushalt 2013. Da denke ich, möchte Harald bestimmt was zu sagen, oder? Oder der Robert. Dann fängt der Robert mal damit an. Ja, also da sind zwei Unterpunkte drunter zu verstehen. Wir hatten das gestern in der Referentenrunde relativ ausführlich schon diskutiert. Das ist einmal der Terminplan und das zweite ist Schwerpunkte für Joachims Rede festsetzen. Ich sag mal als erstes was zum Terminplan. Der Terminplan, den habt ihr alle, den habe ich schon zweimal rumgeschickt und der liegt auf dem R-Laufwerk. Auf dem R-Laufwerk finden sich auch weitere Informationen zum Beratungsverfahren. Dabei ist gestern die Frage aufgekommen, warum ist der Terminplan so knapp? Der Terminplan ist extrem knapp. Toso, das ist wichtig. Ja? Gut. Der Terminplan ist extrem knapp. Die Fraktion soll, wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe, am 22.01. bereits alle Einzelanträge beschließen nach diesem Terminplan. Der Grund dafür liegt darin, dass wir ja aus den Haushaltsberatungen von 2012 lernen wollten, dass die Einzelanträge zum Haushalt besser behandelt werden in den Fachausschüssen jeweils vorher. Und die Fachausschüsse jeweils vorher, da ist das der letzte Termin, also der 22.01. ist da dann der letzte Termin, an dem das noch möglich ist, um sie in die einzelnen Fachausschüsse einzubringen, bevor die Einzelanträge im Haushaltsausschuss in der zweiten Lesung behandelt werden. Jetzt könnte man, wenn man sich das anguckt, könnte man meinen, die zweite Lesung im Haushalts- und Finanzausschuss findet erst in der zweiten Februarhälfte statt. Warum so viel Zeit davor? Das liegt daran, dass unmittelbar vorher eine zweiwöchige sitzungsfrei ist. Das heißt, da finden keine Ausschüsse statt. In der ersten Februarhälfte praktisch. Ja. Deswegen ist es unbedingt notwendig, wenn die Anträge in die Fachausschüsse eingebracht werden sollen, dann muss am 22.01. die Fraktion über alle Einzelanträge beschließen. Ja. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, auf die Einbringung in die Fachausschüsse zu verzichten. Dann hätten wir mehr Zeit für die Einzelanträge, die zu erarbeiten. Aber eigentlich wollten wir ja daraus lernen aus den letzten Sitzungen, also aus den Haushaltsberatungen 2012. Das wollte ich hier nur noch mal einbringen, dass es diese beiden Optionen gibt und dass allen klar ist, dass wenn wir uns dafür entscheiden, das in die Fachausschüsse einzubringen, dass dann der Zeitplan wirklich sehr, sehr eng ist. Gibt es dazu irgendwelchen Redebedarf? Der Olli. Ist es, also jetzt einfach mal an die vielleicht, die es irgendwie wissen, ist es normal, dass wir es in Fachausschüssen die Anträge einbringen? Es schien mir zumindest beim letzten Ausschuss sehr ungewöhnlich zu sein, dass man im Fachausschuss drüber spricht, weil es auch die anderen Parteien und die anderen Fraktionen nicht getan haben, es in Fachausschüssen einzubringen, die Änderungsanträge. Oder wäre das ein Konzept, um etwas anders zu machen? Danke, Olli. Der Harald hatte sich gemeldet, oder möchte Herr Robert da direkt darauf antworten? Ihr? Also ich meine, das wisst ihr besser als ich. Also in den anderen Fachausschüssen, ich glaube, die meisten anderen Fraktionen haben das nicht in die Fachausschüsse eingebracht. Aber das Ergebnis bei unseren Anträgen war eben, dass sie im Haushalts- und Finanzausschuss alle einfach abgelehnt wurden, ohne dass auch nur der Titel vorgelesen wurde. Ne? Sondern da ist dann Seitennummer und dann wird abgestimmt und alle anderen Fraktionen stimmen dagegen. Danke, Robert. Dann habe ich jetzt den Harald, den Matthias und den Dietmar. Also es ist eine hoch inhaltliche und auch natürlich taktische, selbst strategische Frage, wann man Anträge wo einbringt, in welcher Form, in welcher Dimension und so weiter. Grundsätzlich ist ja bis zur dritten Lesung gar kein Problem, Anträge einzubringen. Besonders unbeliebt macht man sich natürlich als Fraktion, wenn man die zur dritten Lesung, sagen wir mal, ins Plenum einbringt. Das ist gilt normalerweise als reichlich lächerlich, aber es haben schon andere Fraktionen, wie zum Beispiel die FDP, in Gänze getan in der Vergangenheit. Einzelne Anträge, ich meine jetzt gesamt, ne? Es gibt die FDP, hat es fertiggebracht, sämtliche in der dritten Lesung erst im Plenum einzubringen. Das waren damals 75 oder so, dann wurde das Plenum mit diesen Abstimmungen dann strapaziert und hat es eben vorher nicht in irgendwelchen Ausschüssen zur Diskussion gestellt. Aber selbst das will ich jetzt gar nicht abtun. Wer weiß, ob wir das irgendwann in den nächsten Jahren mal wollen, so. Ich finde den Vorschlag von Matthias und Robert im Grunde gut, der davon ausgeht, dass die Anträge in den Fachausschüssen behandelt werden. Wenn das so sein soll, stellt der Terminplan sich so eng. Das ist so. Ich finde gut, dass auch in den Fachausschüssen die Diskussion geführt wird. Abgeordnete können da ihre Projekte und Forderungen einbringen. Und das hat vielleicht auch den Vorteil, dass sogar nach der Fachausschusssitzung hier und dort Klärungen und Verständigungen über Anträge noch stattfinden können. Dennoch möchte ich auch noch mal ausdrücklich sagen, der Fachausschuss macht ein Votum. Und dieses Votum, dieses Abstimmungsvotum geht an den Haushalts- und Finanzausschuss. Allein der Haushalts- und Finanzausschuss ist sozusagen kompetent, also federführend, Entscheidungen zu treffen, nämlich die Beschlussempfehlung zur zweiten Lesung ans Plenum. Also es läuft ja so, dass das Plenum sozusagen federführend an den Haushalts- und Finanzausschuss das überweist, der dann eine Beschlussempfehlung abgibt. Alle Fachausschüsse machen ein Votum, was auch berücksichtigt werden kann, aber auch anders laufen kann. Ich möchte auch noch mal ausdrücklich darauf verweisen, also ich würde das so unterstützen, auch wenn es sehr anspruchsvoll ist. Ist eh nicht der letzte Haushalt. Jedenfalls würde ich auch gerne eines noch mal unterstreichen, worum es mir sehr geht. Wenn in der zweiten Lesung unsere Anträge behandelt werden im Haushalts- und Finanzausschuss, der dafür die Kompetenz hat, da bin ich unbedingt der Meinung, muss man zu dem einen oder anderen Schwerpunkt diskutieren. Und wenn andere das nicht wollen, dann muss man dafür sorgen, dass es diskutiert wird. Keine Fraktion wird im Haushalts- und Finanzausschuss daran gehindert, größere Diskussionen zu führen über ihre Forderungen. Das geht, ja. Ich finde, man muss andere Fraktionen dazu zwingen. Der Haushalts- und Finanzausschuss in seiner Größe ist ja sehr häufig mit zahlreichen Besuchern besetzt und auch mit Presse schon mal in der zweiten Lesung. Das müssen wir nutzen. Das ist auch eine Plattform. Also neben dem Plenum ist es eine Plattform. Also mein Petitum ist, der ist anspruchsvoll. Da können wir gleich nochmal drüber diskutieren, wo wir überhaupt Zeit zur Beratung haben. In die Fachausschüsse einbringen. Dann kann man sich aber auch noch immer darüber verständigen, ob man in den Fachausschüssen die Anträge überhaupt abstimmen lassen will. Ja, das ist ja, ich halte das jetzt für eine Feinjustierung oder Details, die wir später noch diskutieren können. Dafür haben wir noch alle Zeit der Welt. Man kann die Anträge dann nur dort beraten und erst in der zweiten Lesung abstimmen lassen, weil werden die in den Fachausschüssen abgestimmt und abgelehnt, ja, wo ist dann noch die Grundlage, um danach zu verhandeln, beispielsweise mit anderen Fraktionen? Deshalb finde ich es besser, wenn man nicht in den Fachausschüssen das, ja, ich sag mal, niederstimmen lässt, sondern die Zeit auch der bilateralen, interfraktionellen Gespräche vielleicht nutzt. Dann würde ich gerne hier noch eine kleine Ergänzung für den internen Terminplan Haushaltsberatung. Ich würde vorschlagen, dass die Termine der Fachausschüsse mit aufgenommen, also als Zeitraum mit aufgenommen werden, hier ergänzt werden. Ja, nach dem 22. Wäre das ja. Wir entscheiden in der Fraktion und dann würde ich die Woche oder was es da auch immer ist, mit aufnehmen, wann die Behandlung in den Fachausschüssen erfolgt. Und ich würde den Termin im Haushalts- und Finanzausschuss der zweiten Lesung würde ich hier auch mit als Orientierung, weil das einfach noch aussagekräftiger wäre, mit aufnehmen. Das ist, glaube ich, der 21. Februar, zweite Lesung oder so. Ja, zweite Lesung HFA ist 21. Februar. Dann hat man eine aussagekräftigere Terminliste. Danke, Harald. Dann habe ich den Matthias, den Dietmar und den Frank. Ja, ich möchte mich auf jeden Fall den Ausführungen von Robert Arnold vollumfänglich anschließen. Wir legen euch hier einen Terminplan vor, die Entscheidung trefft ihr. Das habe ich gestern in der Referentenrunde auch schon so gesagt, ihr solltet darüber euch im Klaren sein, welche Alternativen es gibt. Wir haben jetzt Pro und Contra gehört. Ich möchte nur zu bedenken geben, welche Art von Politik wir hier machen wollen, ist natürlich auch entscheidend darüber, wie wir mit den Haushaltsberatungen umgehen. Ich bin eher ein konsensorientierter Mensch, der auch zur Not einmal, wie jetzt im HFA geschehen, einen eigenen Antrag zurückzieht, damit die SPD die Möglichkeit hat, einen ähnlichen Antrag, hallo, die Praktikanten der SPD, nochmal schönen Gruß an der Stelle, die Möglichkeit hat, etwas zu tun, was dem nahe kommt, natürlich nie unsere vollumfängliche Forderung darstellen wird, wir trotz alledem hier Spuren hinterlassen. Wir können natürlich fundamental Opposition machen, Sachen auf den Tisch klatschen und sagen, hier ist es. Dann böte es sich natürlich auch an, einfach bis zur dritten Lesung 24 Stunden vorher zu warten. Hier mit diesem Plan, wie wir den jetzt vorgelegt haben, besteht bei jedem die Möglichkeit, es zu tun, wenn er es möchte, mit den anderen Fachpolitikern aus den anderen Fraktionen Kontakt aufzunehmen. Mit einer gefestigten Meinung der Fraktion im Rücken hat er Handlungsspielraum, Dinge dort zu tun. Und darum sollte es gehen, dass wir mit diesem Plan ein Korsett stricken, dass es jedem von euch ermöglicht, die Linie zu finden, von der er meint, damit kommt er in seinem Fachgebiet am weitesten. Das möchte ich hier einfach nochmal ausdrücklich sagen und den Rest überlasse ich jetzt der Fraktion. Danke, Matthias. Als nächsten habe ich den Dietmar, dann den Frank auf der Liste. Ja, vielen Dank. Ich schließe mich da nahtlos an das, was Matthias gesagt hat, möchte das noch etwas ins Grundsätzliche heben. Ausgehend von dem einen Antrag, den wir in der HFA-Sitzung in der Tat zurückgezogen haben. Die Folge kennen wir, er wurde aufgegriffen und verändert nochmal eingebracht. Entscheidend ist, dass wir es, und das hatten wir schon mal in zurückliegender Zeit besprochen, Dinge, die wir tun, entsprechend öffentlichkeitswirksam verarbeiten und möglichst zeitnah. Das haben wir auch in dem Falle getan. Wir haben nämlich ganz klar eine Pressemitteilung dazu rausgegeben, was wir tun. Und damit haben wir die Duftmarke gesetzt bzw. einen Fußschritt gemacht in die richtige Richtung, nämlich in die Richtung der Veränderung von Politik. Und wir müssen einfach uns nochmal vor Augen führen, dass wir als kleinste Oppositionspartei hier letztendlich, leider müssen wir uns dessen gewahr sein, nur dann was verändern, wenn wir es tun. Und sei es drum, dass es dann auch von anderen umgesetzt wird oder auch durchgesetzt wird, ohne dass wir jetzt, sagen wir mal, die Gewinner irgendwelcher Abstimmungen sind. Und darauf kommt es meines Erachtens an. Ich bin also, was die Ausschussarbeit angeht und die HFA-Geschichten bzw. die Haushaltsfragen der einzelnen Ressorts, schon der Auffassung, wir sollten alles einbringen. Und genau wie Harald es gesagt hat, unter Umständen schauen, dass wir es eben vor einer Abstimmung wieder rausziehen. Das ist einmal die mediale Präsenz innerhalb der Ausschüsse, wie aber auch die Tatsache, dass wir da durchaus davon ausgehen können, dass andere Fraktionen auch lernfähig sind, beziehungsweise unter Umständen auch bereit sind, gute Vorschläge, die wir machen, dann selbst aufzugreifen oder eben auch mitzutragen innerhalb der Sitzung. Wir haben es teilweise schon erlebt in Ansätzen. Auch da muss man davon ausgehen, dass die anderen Fraktionen vielleicht auch erstmal gewisse Ressentiments abbauen müssen hinsichtlich der Vorschläge, die wir haben. Und ich denke schon, dass wir über konstruktive und sinnvolle, gute, fundierte Arbeit auch innerhalb der Ausschüsse immer mehr vielleicht auch auf Zustimmung anderer Fraktionen treffen. Und dann eben immer mehr auch Zustimmung innerhalb einer gemeinsamen oder konsensualen Beförderung unserer Zielsetzungen arbeiten können. Also ich bin schon der Meinung, Leute, bringt das ein in die Ausschüsse, denn da sind die fachlichen Expertisen in der Regel vorhanden. Und daraus entstehen auch nicht zuletzt auch Fragen oder beziehungsweise Arbeitsinhalte, die gegebenenfalls auch zu Anhörungen führen können. Auch das dürfen wir nicht beachten, dürfen wir nicht unbeachtet lassen, denn die Anträge als solche sind ja erstmal nichts, sondern es geht ja um die Diskussion und auch die Diskussion auf fachlicher Ebene mit Experten, die notfalls von außen herangezogen werden müssen. Tun wir das nicht, begeben wir uns wie, was weiß ich, das Kaninchen vor der Schlange in so eine Duckhaltung, und das brauchen wir nicht. Wir haben gar keinen Grund dazu, sondern wir haben allen Grund dazu, vor den grundsätzlichen Zielen unserer Partei mit unseren teilweise vielleicht auch als aggressiv empfundenen Anträgen nach vorne zu gehen, um auch innerhalb des Parlaments, also innerhalb der anderen Fraktionen, vielleicht für ein Umdenken zu sorgen. Also go! Danke, Dietmar. Dann habe ich noch den Frank auf der Rednerliste. Ja, geht eigentlich ganz schnell. Mich würde interessieren, was Joachim Dannebaut, Birgit Tose oder Daniel dazu sagen, welche Varianten ihr bevorzugt. In welcher Reihenfolge hättest du das gerne? Von mir aus so, wie ich es gesagt habe. Dannebaut war zuerst. Möchtest du anfangen, Dannebaut? Nein. Daniel? Nein. Also ich melde mich, wenn ich was sagen möchte. Genau, ich würde mich melden, wenn ich da was zu sagen möchte. Okay. Gut. Ich sage es auch nochmal. Gut. Weitere Wortmeldung? Harald, Moni. Also ich wollte auch noch mal auf einen Sachverhalt aufmerksam machen, dass hier in der Terminplanung der 17.12. als fraktionsinterne Klausurtagung steht. Also ist ein sehr anspruchsvolles Wort für Nachmittagssitzung, ne? Also das hat weniger den Charakter einer Klausurtagung. Die fängt ja um 12 an und ich denke, dass zwischendurch auch Mittagessen angesagt ist. Es sei denn, es für die Fraktion untersagt sozusagen die Einnahme eines Mittagsmahls. So, jedenfalls steht da 12 bis 17.30 Uhr. Ich sage das deshalb, weil mich die Weihnachtsfeier bewegt. Ja, und die Weihnachtsfeier ist genau an dem Tag, am 17.12. um 18 Uhr. Und ich möchte nur darauf hinweisen, ich finde, man sollte nicht bis zur letzten Minute dann hier tagen. Es gibt nämlich Menschen und Mitarbeiter, die vielleicht mal eben schnell nach Hause wollen und sich umziehen wollen oder frisch machen wollen oder was auch immer. Also das, ich sage mal, das ist sinnvoll zu machen, aber wir sollten von unseren eigenen Ansprüchen her wissen, da haben wir ein paar Stunden zur Verfügung am 17.12. Darüber hinaus ist eine fraktionsinterne Klausurtagung für den 14.01., die ist aber ganztägig, das verstehe ich auch unter einer Klausurtagung, die ist ganztägig vorgesehen und ich möchte darauf hinweisen, inhaltlich, wir haben nur diese, im Grunde haben wir nur diese beiden Termine und um uns strategisch, politisch und auch von der Dimension, der finanziellen Dimension unserer Forderungen zu verständigen. Ja, die Fraktion muss das in Gänze machen. Das können nicht nur die Arbeitskreise. Das ist selbstverständlich, dass das in den Arbeitskreisen vorher behandelt werden sollte. Aber die Fraktion, meine ich, muss in Gänze über diese Projekte beraten und auch in Gänze darüber beschließen, womit wollen wir denn, ja, nach vorne gehen, weil ich bin sicher, dass verschiedene Forderungen finanziell auch miteinander konkurrieren. Wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir auf einem realpolitischen Boden landen. Das wird, diese ganze Diskussion haben wir also in dieser Zeit dann zu führen. Das ist nicht so ohne und dessen sollten wir uns einfach bewusst sein, dass wir das in dieser zügigen Weise dann auch hinkriegen. Danke, Harald. Dann Moni, bitte. Ja, ganz kurz. Ich finde den Vorschlag von Matthias und Robert gut, dass wir die Chance haben, in die Fachausschüsse zu gehen. Da können wir auch nochmal unsere Themen setzen für die nächste Zeit, schon mal darauf hinweisen, was uns wichtig ist. Und ich möchte einfach, dass die Fraktion diesem Zeitplan jetzt einfach zustimmt und sagt, das ist erstmal der Fahrplan. Wenn sich da Änderungen ergeben, gut. Aber ich würde jetzt gerne so ein Votum haben. Let's go. So machen wir es erstmal. Das ist der Plan. Das hat ja noch nicht jeder gut gesprochen, das muss ja jetzt anscheinend gehen. Moni, direkt abstimmen oder einfach zu reden? Gut, gibt's dann frage ich mal einfach, ob es da Gegenstimmen zu gibt. Diskussionsbedarf noch? Harald, ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass ich zwei kleine Ergänzungen vorgeschlagen habe. Also das sollte man mit in den Terminplan aufnehmen, weil es einfach dann noch ein bisschen klarer wird. Also den Termin, zweite Lesung, die Behandlung, zweite Lesung im HFA, den Termin und den Zeitraum, wo die Anträge in den Fachausschüssen behandelt werden. Ich denke, das trägt einfach nur noch zur zusätzlichen Klarheit bei. Und ich würde dann auch vorschlagen, die Landespressekonferenz nicht jetzt schon auf den Januar festzulegen. Das sollten wir später entscheiden, ob wir die im Februar vielleicht machen. Also mit diesen kleinen Anpassungen ist ja nichts Kritisches. Gut, der Matthias nickt auch zustimmend dazu. Gut, gibt es dann dazu gegen dieses zeitliche Vorgehen, das Harald jetzt vorgeschlagen hat, das Veränderte, noch Gegenrede? Dann sehe ich das einfach mal so als bestätigt an und wir werden das dann so tun. Gibt es da noch weiteren Redebedarf zu? Also dann gibt es zu dem Top, gibt es noch weiteren Redebedarf? Das frage ich. Ich hatte ja eingangs gesagt, sozusagen, es gibt zwei Unterpunkte unter diesem Top. Den einen haben wir jetzt abgehandelt, den Terminplan. Und der zweite Top ist, dass die Fraktion sich Gedanken darüber macht, welche Schwerpunkte Joachim in seiner Rede zur Einbringung des Haushalts setzen soll. Dazu haben ganz viele Referenten schon Vorschläge an uns geschickt und ich habe die so ein bisschen zusammengeführt und hier jetzt in einer kurzen Liste zusammengefasst. Dabei muss ich jetzt dazu sagen, das sind jetzt nicht die Beträge, die mir gemeldet wurden und im Wesentlichen habe ich Vorschläge weggelassen, bei denen keine Beträge dran standen. Also das ist jetzt hier sozusagen völlig auf meinem Mist gewachsen. Es ist nur reine, niemand hat das, es ist mit niemandem abgestimmt, ja. Deswegen, das kann auch reichlich verändert werden, wenn ihr das wollt. Es geht mir aber auch überhaupt nicht darum, dass jetzt hier über Beträge abgestimmt wird, sondern es geht mir nur darum, dass irgendwelche Schwerpunkte festgesetzt werden für Joachims Rede. Deswegen, also die Beträge sind nur zur Information, darum soll es nicht gehen. Ich habe die jetzt hier so zusammengestellt, als erstes sind Einsparvorschläge aufgelistet, die an uns herangetreten, zu uns gekommen sind. Das ist einmal bei der wie bitte? Das sind ja fast, also die beiden großen Packen, das ist ja nur aus dem Umweltausschuss. Ist sonst nichts an euch herangetragen worden? Ja, also es gab nur Einsparungen aus dem Bereich Umwelt in der Landwirtschaftskammer und beim Atomreaktor Hamm-Introp. Dann gab es noch einen weiteren Vorschlag der Kürzung bei allen Titeln in Kapitel 7 um 0,2%. Das ist mir aber gesagt worden, das möchte der entsprechende AK eigentlich zurückziehen. Aber es steht hier noch mit auf der Liste drauf. Reden wir jetzt über Einsparungen oder Forderungen oder reden wir jetzt über Vorbereitung, Schwerpunkte, Rede, Joachim? Also ich finde es fehl am Platze, wenn wir über Mehrausgaben, Minderausgaben oder Ähnliches diskutieren. Es geht doch jetzt um Schwerpunkte politische. Ja, genau. Es geht alle um anderen politische Diskussionen müssen wir doch sowieso noch in extenso führen. Es geht um politische Schwerpunkte und wie ich so die piratige Politik verstanden habe, geht es auch um Ehrlichkeit dabei. Das heißt, es geht auch darum zu sagen, an welchen Stellen sparen wir ein, um was mehr zu finanzieren. Ja? Nur darum geht es mir, zu sagen, an welchen Stellen sparen wir ein, um was mehr zu finanzieren. Und deswegen habe ich hier diese Gegenüberstellung gemacht. Diese Beträge sind jetzt alle nur zur Information, ja, nur zur Information. Und es ist nur ein Vorschlag, dass das, was auf diesem Zettel jetzt fett gedruckt ist, sozusagen in Joachims Rede erwähnt werden soll, aber bitte ohne Beträge. Ja? Ich habe als Nächsten auf der Redeliste den Daniel, dann den Robert, den Frank und die Simone. Daniel, bitte. Ja, nur eine Verständnisfrage. Der Punkt Kürzung bei allen Titeln in Kapitel 7, ist da Kapitel 7 oder ist da Einzelplan 07 gemeint? Oder wie verstehe ich das gerade und wo kommt der Vorschlag her? Soll ich da direkt darauf antworten? Also, ja, das ist Einzelplan 07, glaube ich. Und der Vorschlag, den hatte mir, ich weiß nicht mehr genau, wer ihn mir geschickt hatte, jedenfalls ist er halt auch halb wieder zurückgezogen worden. Das ist mir noch so mündlich gesagt worden, aber ich habe ihn jetzt hier mit aufgenommen, einfach weil ich da nicht unvollständig sein wollte und der Fraktion die Entscheidung da überlassen wollte. Aber es ist ja auch nicht fett gedruckt, ja. Es sind hier die, ich würde nur vorschlagen, dass nur die fett gedruckten Punkte, wir können sowieso nicht, Joachim kann sowieso nicht jetzt eine Liste von 20 Punkten in seiner Rede anführen, nur die fettgedruckten Punkte als Schwerpunkte benannt werden. Und nochmal, das ist sozusagen hier nur ein allererster Aufschlag. Wenn ihr da Ergänzungen, Änderungen, Vorschläge habt, sehr gerne. Ja. Danke, Robert. Ich habe dann den nächsten Robert, den Frank, die Simone und danach den Harald. Ja, danke. Also wenn wir jetzt hier versuchen, irgendwelche Schwerpunkte rauszukristallisieren und das alles ist, ich habe das durchaus verstanden, dass das jetzt wohl nur der erste Aufschlag sein soll. Und das sei auch nochmal hier in die Runde mahnend gesagt. Wenn das alles wäre, dann können wir einfach alles, was Rot-Grün macht, abnicken, weil über die 23 Millionen müssen wir nicht großartig reden, vielleicht über ein, zwei politische Dinge dabei. Aber das ist, gelinde gesagt, sonst ein bisschen wenig. Schwerpunkttechnisch, also es wird sicherlich wieder im Bereich Kommunales viel zu tun sein, denn auch da bleibt natürlich eine Diskrepanz bezüglich der Verteilung der Landesmittel an die Kommunen über die Verbundquote. Das wird definitiv ein Thema sein. Und wir reden immer viel darüber, dass man die Einnahmeseite betrachten muss, weil alleine das ja nicht ausreicht, dass wir jetzt aus den laufenden Mitteln den Haushalt bedienen. Vielleicht sollten wir in dem Zusammenhang auch erkennen, dass die Einnahmeverwaltung Personalbedarf hat. Und jetzt haben wir im Sommer einen doppelten Abiturjahrgang. Deswegen werden natürlich auch die Ausbildungsplätze voll ausgeschöpft werden in vielen Bereichen. Aber auch in der Zeit danach müssen wir schauen, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, weitere Ausbildungskapazitäten, gerade so im Bereich für die Arbeitsplätze in den Steuerbehörden, zu schaffen. Denn diese Personen sind für die Einnahmeverwaltung zuständig und ich glaube, dass da viele Millionen durch die Lappen gehen, wenn wir an dem Ende sparen. Ich glaube, dem Robert ging es jetzt hauptsächlich erstmal um das. Ja, das Problem ist jetzt, gehen wir jetzt alle in unsere Einzelthemen, haben wir den Zeitrahmen so ein bisschen gesprengt. Der Robert wollte darauf aufmerksam machen und wollte, dass man auf ihn zukommt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, erstmal den Frank bitte, dann Simone, Harald, geht fleißig weiter. Ich wollte auch in diese Kerbe hauen, also wenn sich die Schwerpunkte hier so im Bereich 0,5 Promille des Gesamthaushalts bewegen, dann brauchen wir nicht anzutreten. Ich glaube, da muss halt noch was passieren und die inhaltliche Debatte haben wir nicht. Wir haben Top 4 Planung Haushalt, das haben wir gemacht und in der Planung fehlen halt noch ein paar Schwerpunkte, die wir im Arbeitskreis und im direkten Gespräch arbeiten werden. Und wenn sie fertig sind, dann auch sicherlich hier vorstellen. Ja. Simone? Gut, dann werde ich das dahingehend abkürzen, dass ich da dringend Redebedarf habe, weil ich hier eher die Thematik aus dem Haushalt 2012 sehe und das auch nicht mit mir irgendwie abgesprochen ist, dass das jetzt hier so als Themenvorschläge für die Haushaltsrede 2013 von Joachim kommt. Ich komme auf dich zu. Dann den Harald habe ich noch, den Joachim, den Olli. Matthias, Olaf. Ja, man sieht, wir haben sehr hohen inhaltlichen Diskussionsbedarf. Und da werden wir erst ja nach Terminplan am 17. nicht erst, sondern werden wir am 17. Dezember ja schon auch mit anfangen. weil das, was da jetzt liegt, ich würde da auch meinem letzten Vorredner Frank zustimmen, das ist ein Promillebereich. Also das kann es ja noch nicht sein, das ist ein erster Aufschlag, so habe ich das auch verstanden. Ich glaube aber, die fettgedruckten Bereiche Open Government, ÖPNV, kommunale Konsolidierungshilfen etc. Werden sicherlich nicht die einzigen Schwerpunkte der Piratenfraktion sein. Ich schlage eher zur Abkürzung vielleicht der Diskussion vor, der Fachbereich Haushalt und Finanzen macht ja den Redeentwurf für den Joachim. Die Orientierung sollte vielleicht seine letzte Rede bei der ersten Lesung des Haushaltes 2012 sein. Da stehen ja auch Schwerpunkte drin und wenig Zahlen. Wir brauchen ja gar keine konkreten Zahlen bisher nennen. Und ich denke, dass man da volles Vertrauen haben kann, was den Redeentwurf des Fachbereichs Haushalts und Finanzen angeht. Ich glaube nicht, dass wir hier in extenso in der Fraktionsversammlung über die Rede überhaupt diskutieren können. Vieles entsteht auf Druck und zum Schluss, also zur Abkürzung des Verfahrens würde ich vorschlagen, dass wir da nicht mehr jetzt in die Details einsteigen. Danke, Harald. Robert, möchtest du direkt noch was dazu sagen? Weil ansonsten hätte ich noch vier Redner davor. Gut, dann habe ich den Joachim jetzt als Nächsten und den Olli danach. Ja, Robert, erstmal vielen Dank für die Ausarbeitung und die Vorschläge. Die fünf Punkte, die bei Mehrausgaben gelistet sind, sehe ich auch. Was nicht heißt, dass nicht noch der ein oder andere Schwerpunkt dazukommen kann. Aber ich bin jetzt nun nicht der große Finanzfreak, aber ich finde, was mir so ein bisschen fehlt, ist das Ausrufezeichen. Und das Ausrufezeichen, was die Piratenfraktion machen sollte, sollte schon sich in der Region von 1-2% des Haushaltes bewegen und nicht darunter. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Da fehlt mir noch die Klammer und das. Ich weiß, die politische Inhalte sollen sollen wir in der Gänze festlegen und das ist jetzt keine Aufgabe von euch Wirtschafts- und Finanzleuten. Aber ich würde gerne mit euch darüber diskutieren, wo wir konkret ein Ausrufezeichen setzen. Und das darf auch ruhig ein Ausrufezeichen sein, was sich im Volumen der Veränderungen, die wir uns wünschen, niederschlägt. Danke. Danke, Joachim. Dann habe ich als Nächsten den Olli, dann den Matthias, Olaf, Robert und den Dietmar. Ich möchte inhaltlich so kurz wie möglich machen. Ist natürlich klar, ÖPNV oder Verkehr insgesamt ist eine Milliardensache, also bewegt sich eher in Größenordnung von Milliarden, wobei da halt vielfach eigentlich Geld vom Bund fehlt, nicht vom Land, auch wenn wir das beim letzten Mal schon angemerkt haben, dass das Land durchaus an einigen Stellen eingreifen sollte. Und zweckgebundene Einnahmen aus Abgaben und Gebühren werden dann demnächst dazukommen, zum Beispiel auch City- oder Pkw-Maut, die hat der Herr Groschek heute Morgen in der Presse ins Spiel wiedergebracht, wegen der Brücke, die kaputt ist. Das heißt, da ist sehr viel Zunder drin, da sollten wir uns richtig positionieren. Ich glaube, für die Rede ist es gar nicht so wichtig, was da für Beträge stehen. Für die Rede ist wichtig, wo wirklich wir sagen, okay, da wollen wir Geld ausgeben oder da das ist doch, sind doch unsinnige Ausgaben, man kann ruhig die West-LB oder so erwähnen. Und ich fand die letzte Rede, wenn ich eine Anmerkung machen darf, sehr vollgestopft. Da war so viel drin, niemand hat es zugehört. Wenn man gar nicht so viel in die Rede reinpackt, ist vielleicht ja auch besser. Ich finde Joachim redet besser, wenn er nicht so viel Programm hat, was er ablesen muss. Dann wird das bestimmt besser als beim letzten Mal. Danke, Oliver. Als Nächsten habe ich den Matthias, dann den Olaf. Ja, zunächst einmal möchte ich auch Joachim an der Stelle in Schutz nehmen. Also 45 Minuten Rede ist ein hartes Stück. Das ist diesmal kürzer. Aber auch Robert Arnold und ich wollten hier einfach in dieser Runde einen Aufschlag machen, um euch zu zeigen, was könnten potenzielle Inhalte sein. Ich würde vorschlagen, die Zahlen dahinter, die müssen jetzt nicht in Gänze diskutieren. Es geht um die fettgedruckten Dinge, wie Harald das gerade auch schon angesprochen hat. Darüber ist zu diskutieren und ich freue mich, dass Simone auch diskutieren möchte. Ich hoffe allerdings auch, dass alle anderen das diskutieren möchten, weil darum geht es uns letztendlich hier nochmal ganz klipp und klar zu sagen, nach der Mail, die wir bereits rumgeschickt hatten, worauf sich größtenteils die Referenten gemeldet haben, ist es jetzt an uns, das auch in die Fraktion zu tragen, dass wir es mit den Abgeordneten diskutieren, dass sie sich darüber im Klaren sind, welche Richtung hier in der Fraktion herrscht. Also es soll sozusagen nochmal der Stein des Anstoßes sein, jetzt hier sich Gedanken dazu zu machen, machen und spätestens dann am 17. Dezember sich ernsthaft darüber Gedanken zu machen, was wir in den Haushalt einbringen wollen. Und ich denke, darum geht's. 15 Minuten Rede können wir mit den Punkten, die jetzt hier fett gedruckt sind, mit Sicherheit füllen. Es sind auch noch mehr Vorschläge eingegangen, die mit Sicherheit auch nicht unberücksichtigt bleiben. Das sage ich hier auch nochmal an der Stelle, falls sich jemand hier nicht wiederfindet. Aber es sollte hier einmal ein Überblick geschaffen werden und lieber früher als im Nachhinein, sage ich hier auch nochmal ganz offen. Und entsprechend kann man sich dann an Robert und mich wenden. Danke, Matthias. Dann habe ich den Olaf, den Robert und den Dietmar noch auf der Liste. Ja, ich verstehe zwar, dass hier jetzt so manches der Praktikabilität und auch dem engen Zeitplan geschuldet ist. Trotzdem finde ich es ein bisschen komisch, dass wir nicht als Gruppe im Ganzen darüber uns unterhalten, was wir überhaupt für Schwerpunkte setzen wollen. Also wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, wird jetzt nächste Woche vom Joachim eine Rede gehalten, wo auch schon die Schwerpunkte drin stehen. Und es findet vorher keine Gesamtaussprache mehr innerhalb der Fraktion statt, welche Schwerpunkte überhaupt gewünscht sind. Finde ich ein bisschen unglücklich, erst recht, wenn ich hier drauf jetzt etwas sehe. Ich meine, es ist zwar jetzt nur minimal, aber jetzt etwas sehe, was genau entgegengesetzt der Richtung ist, dessen, was ich, wenn ich mal gefragt worden bin, kommuniziert habe. Ja, hier, Kinder, Familie, Jugend, Kultur und Sport, minus 0,2. Ich habe gesagt, alle Kürzungen von 2012 nach 2013 mindestens zurücknehmen. Ich nehme mal an, die Kürzungen beziehen sich nicht auf das von 2012 auf jetzt, sondern von 2013, also vom Vorschlag auf jetzt. Und da bin ich also, finde ich das schon ein bisschen skurril. Olaf, das ist nur der Bereich Kultur. Das ist gestern wohl hier im AK4 besprochen worden. Das betrifft nur den Bereich Kultur. Bei allen Titeln. Ja, das ist einfach, das ist Schwachsinn, was da steht. Das betrifft nur den Punkt Kultur. Okay. Trotzdem fände ich es besser, wenn das trotzdem im Allgemeinen mal abgestimmt wird, wo wir überhaupt welche Schwerpunkte legen wollen. Robert, weil hier sind jetzt irgendwie auch schon wieder Schwerpunkte 0, aufgezählt. 0, 50, ja, ich finde es schwierig, wie da ansonsten eine allgemeine Einigung innerhalb der Fraktion stattfinden soll, wenn das Ganze immer wieder mit kleineren Gesprächen an anderer Stelle geschieht. Das heißt, irgendwer wird irgendwann die Entscheidung treffen müssen zwischen A oder B in die Rede. Und da möchte ich eigentlich, dass das die Fraktion entscheidet und nicht eine kleine Gruppe. Und schon gar nicht, weil alle sind irgendwie an ihre Ressourcen gebunden. Wir haben keine, die völlig Ressourcen überstehen gehen. Da würde ich das noch am ehesten sagen, ist okay. Die könnten das machen, aber die gibt's nicht. Und von daher möchte ich das auf jeden Fall in der Gruppe entschieden haben. Danke, Olaf. Als nächsten habe ich dann den Robert Arnold. Ja, Olaf, ich bin dir da total dankbar, weil das ist auch das, was eigentlich mein Wunsch wäre, dass die Fraktion die Schwerpunkte festlegt. Und das ist jetzt hier, was ich hier gemacht habe, nur ein Vorschlag so als Grundlage dafür. Da kann gerne noch was einfach sozusagen jetzt die Fraktion beschließen, einen weiteren Punkt mit Fett zu drucken, der dann sozusagen als Schwerpunkt für Joachims Rede gesetzt werden soll. Ich hatte das schon vor 14 Tagen, hatte ich den Terminplan eingebracht. Und vor 14 Tagen stand schon der 12., also der 4.12. stand schon drauf, dass an dem 4.12. genau über diese Punkte diskutiert werden sollte. Also ist schon vor 14 Tagen kommuniziert worden. Ich fände es gut, wenn jetzt zumindest die Fraktion sich erstmal auf wenige Schwerpunkte, meinetwegen kann da gerne irgendwo einer gestrichen oder hinzugenommen werden, einigt, ohne Beträge, einfach nur die genannt werden sollen, von Joachim. Dass dann noch weitere hinzukommen können und wir uns weiter über die Beträge unterhalten müssen, das sehe ich vor allen Dingen dann in der Klausurtagung am 17.12. Danke, Robert. Als nächsten habe ich Dietmar, dann Hilmar und dann den Harald. Ja, es ist schwierig. Es scheint einige divergierende Meinungen zu geben hinsichtlich der bevorstehenden Rede im Plenum, was die Schwerpunkte angeht. Ja, ich teile die Bauchschmerzen, wenn hier das nicht insgesamt innerhalb der Fraktion abgestimmt wird, was überhaupt dort über das Pult gebracht werden soll. Wir hatten anlässlich des Bundesparteitags in Bochum eine Sitzung des AK Wirtschaft und Finanzen, wo eine ähnliche Diskussion losging, was die Schwerpunkte der Wirtschafts- und Finanzpolitik innerhalb Nordrhein-Westfalens angeht. Und da hatte ich dann vorgeschlagen, bevor dann alles ins Kraut schießt und wild umeinander rennt, noch einfach mal sich hinzusetzen und einen Faktencheck zu machen hinsichtlich dessen, was haben wir bereits jetzt in der laufenden Legislatur überhaupt gemacht. Wie sieht unser Wahlprogramm aus? Das ist ja nur ganz wichtig. Was ergibt sich aus unserem Wahlprogramm für eine notwendige oder mögliche Schwerpunktsetzung? Das sollten wir bei allem nicht aus den Augen verlieren. Also hier mag ja im Einzelfall jeder so seine persönliche Ansicht haben hinsichtlich der Schwerpunktsetzung oder auch seine persönliche Ansicht hinsichtlich der einzelnen Ressorts. Aber, und das denke ich, halte ich für das Wichtigste, wir haben ein Wahlprogramm, mit dem sind wir angetreten und das sollten wir umsetzen. Und genau das ist die Richtschnur, an die wir uns halten sollten, und zwar insgesamt. Von A bis Z, das heißt vom ersten Programmpunkt bis zum letzten Programmpunkt. Halten wir uns nicht daran, müssen wir uns hinterher den Vorwurf gefallen lassen, dass wir nicht vor dem Hintergrund der Fakten oder beziehungsweise der Ideen und Vorschläge, mit denen wir in diese Wahl gegangen sind, operiert haben. Und das wäre wirklich sehr verhängnisvoll. Das möchte ich nicht. Das würde die Basis abhängen, und zwar komplett. Und wir würden hier auf einem Satellit rumturnen, den möglicherweise niemand will. Also ich halte das für notwendig, auch unter dem zeitlichen Druck, den wir vielleicht da haben, innerhalb der nächsten Tage diesen Faktencheck, auch ohne den Umstand, dass wir heute schon den vierten haben und der Robert jetzt oder Matthias dann gesagt hatten, also bis zum vierten wäre nice to have und auch vor dem Hintergrund der Vorbereitung der Rede, die vielleicht nicht so ganz einfach ist. Aber wir kommen nicht dran vorbei. Wir kommen einfach nicht dran vorbei, hier diesen Faktencheck durchzuführen. Und wenn wir da auch noch 2 Tage verbrauchen, notfalls, das sage ich ganz offen und ehrlich, brauchen wir dann halt auch verdammt nochmal, wie schon in zurückliegender Zeit, eine außerordentliche Fraktionssitzung, sei es drum an einem Freitag. Dieses hatten wir uns immer offen gehalten. Wir hatten da mal angefangen mit. Das ist eingeschlafen und vor dem Hintergrund dieser besonderen Situation der Einbringung des Haushalts und der Festlegung der Schwerpunkte, meine ich, sollten wir das ins Auge fassen, hier vielleicht doch nochmal nach 2-3 Tagen in sich gehends, gerade nur zu diesem Punkt eine Sitzung zu machen. Dankeschön. Danke, Dietmar. Als nächsten habe ich dann den Hilmer auf der Rednerliste. Ja, ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Also klar, über die Schwerpunkte und über die Rede zu reden, ist genau richtig. Aber wir haben doch durch das Haushaltsverfahren 2012 schon gewisse Schwerpunkte, das habe ich gestern in der Referentenrunde auch schon mal gesagt, gewisse Schwerpunkte schon gesetzt, die war umgesetzt. Ja, Moment. Nicht? So, deswegen verstehe ich jetzt hier gerade die ganze Aufregung nicht. Also ich finde diese Auflistung gerade hier auch nicht zielführend, um das mal auch ganz klar zu sagen, weil ich sage mal, der gesamte Bildungsbereich ja nicht mit drin ist und so weiter und so weiter, auch wenn wir noch keine konkreten Zahlen geliefert haben bei uns im Bildungsbereich, weil es im Moment erstmal gar nicht möglich war, ich das Ding noch nicht vorliegen hatte. Weil wenn ich für den Hochschulbereich rede, da setzt die Landesregierung 700 Millionen drauf. Also vorgezogene Mittel, ist egal, en Detail ist auch jetzt wurscht, aber es geht doch da eigentlich in der ersten Lesung immer darum, erstmal die eigenen Schwerpunkte darzulegen. Und die haben wir doch in der letzten Haushaltsberatung schon angekündigt, also ÖPNV etc. etc. Lernmittelfreiheit und so weiter, also Lernmaterialien, Open Government Geschichten und so, das steht doch alles fest. Ich verstehe gerade die Aufregung nicht darüber, was diese Rede angeht, was dann en Detail die Schwerpunkte für die eigentliche Haushaltsberatung angeht, weil die erste Lesung gehört zwar zur Beratung de facto dazu, aber er ist im Endeffekt der erste Aufschlag, überhaupt über Landespolitik in 2013 zu reden. Und da haben wir ja schon die Schwerpunkte in 2012, oder zumindest sollten sie kontinuierlich jetzt weitergeführt werden. Was dann, was de facto dann noch dazukommt, ist natürlich die Frage, die dann am 17. mittags bis späten Nachmittag erörtert wird, zum Thema, welche Anträge zum Beispiel ins Verfahren gebracht werden und so weiter und so weiter. Ein Punkt, der hier noch gar nicht angesprochen wird, was ist mit Transparenz dieses Haushaltes? Also ich glaube, das ist ein dicker Punkt. Dafür sind die Piraten auch hier gewählt worden und der wird hier noch gar nicht, sondern es wird hier nur über Details gesprochen, wer wo wie viel 0,2% irgendwo kürzt oder dazu packt, sondern es geht auch darum, was ist mit Bürgerbeteiligung und so weiter. Also das fehlt hier komplett noch in der gesamten Diskussion. Nur so von mir 2 Cent. Danke, Hilmar. Als nächsten habe ich den Harald auf der Liste. Also ich möchte zunächst mal wirklich sagen, Ball flach halten und locker bleiben. Der Dietmar hat ja gerade aufs Wahlprogramm verwiesen. Der Meinung bin ich sowieso. Ich denke, das sollte ein Selbstgänger sein. Aber ich bin folgender, also das kann jetzt hier nicht die Schwerpunkte abbilden in einer Rede. Ich bin der Meinung, der Haushalts- und Finanzbereich soll die Rede machen und die Orientierung an der letzten Rede, in die ich ja sehr intensiv involviert war, da sind genug Schwerpunkte auch genannt, also die sind alle aus dem Wahlprogramm, jedenfalls weitgehend. Ich möchte mal eines sagen, hier bei dieser Übersicht, ja, kommen ja bestimmt, also hier kommt ja Bildung überhaupt nicht vor. Ja, hier kommt Verbraucherschutz kommt überhaupt nicht vor. Sind alle Schwerpunkte, ist doch ganz selbstverständlich. Da brauchen wir uns auch gar nicht jetzt hier groß gegenseitig agitieren. Kommunen, wenn ich das hier lese, jetzt kommunale Konsolidierungshilfen 5 Millionen, da gehe ich ja gleich nach Hause. Da lachen sich alle tot drüber. Ja, das ist ja wohl nicht ernst gemeint. Ja, also wenn wir Kommunen sind am Ende und wir haben letztes Mal eine Forderung gestellt von 370 Millionen. Ich glaube nicht, dass das doch jetzt hier aussagen soll, dass wir uns da schon wieder von verabschieden. Wollen. Wir haben in 2012 immer so argumentiert, wir denken 2013 mit und deshalb haben wir ja Schwerpunkte in Verfahren von 2012. In diesem Sinne geht es, finde ich, darum, auch Kontinuität zu zeigen und weiter voranzuschreiten. Ich möchte auch noch mal loswerden, für meinen persönlichen Geschmack ist ÖPNV hier mit 6 Millionen eine Kindergartenveranstaltung. Ja, wenn ich sehe, dass wir so hohe Ansprüche haben wie ticketlosen ÖPNV. Wie lange wollen wir in dieser Legislaturperiode noch warten, um was Richtiges auf den Tisch zu legen, ja, perspektivisch. Wir müssen ja irgendeinen Plan mal haben in der gesamten Legislaturperiode über die Jahre. Wir können das nicht in einem Haushaltsjahr verwirklichen, aber es muss doch mal was auf den Tisch kommen. Ich gehe davon aus, dass das bis zum 14. Januar sicherlich passiert. Außerdem möchte ich auch mal eines erwähnen. Wir haben eine globale Minderausgabe in diesem Jahr. Ja, da kann man nur durch die Decke gehen. Ja, da muss man mal draufhauen, dass das so spritzt. Das ist ja unverantwortlich. Hier wird der Transparenzgedanke grundsätzlich in einer Weise mit Füßen getreten, dass das kaum auszuhalten ist. Und selbstverständlich gehört das mit als ein Schwerpunkt auch in einer Haushaltsrede. Wir sind doch hier nicht auf Friedhofsveranstaltung. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also entschuldige, ich musste ja mal von der Seele reden. Das kann ich ja nicht heute Abend bei meiner Frau. Danke, Harald. Ich glaube, er hat einen Teil der Rede vorweggenommen. Joachim, das tut mir jetzt leid. Diese Vorabveröffentlichung ist, aber der Herr Robert möchte, glaube ich, noch mal was Abschließendes sagen. Und ich glaube, es war auch gar nicht wirklich seine Intention, hier abschließend diesen Bereich vorzulegen. Ja, also ich möchte da deine Themen gerne aufgreifen. Nur weil hier Bildung nicht draufsteht, heißt es nicht, dass es nicht in der Rede erwähnt wird. Kommt auf jeden Fall vor. Die globale Minderausgabe. Also ich wollte jetzt nicht sozusagen über jeden einzelnen Punkt, den Joachim sagt, ja, dass wir über jeden einzelnen Punkt, den Joachim sagen wird, dass wir da darüber diskutieren, sondern es ging mir darum, dass die Fraktion sich darüber bewusst wird. Und ich bin sehr froh. Ich habe den Eindruck, dass es einigermaßen gelungen ist, dass es Konkurrenz gibt zwischen den unterschiedlichen Ausgabeposten und dass es notwendig ist, sich um diese Konkurrenz Gedanken drum zu machen und deswegen sozusagen erstmal hier nur ein paar Punkte, von denen die Fraktion möchte, dass sie auf jeden Fall in Joachims Rede erwähnt wird. So, ja. Wenn damit Einverständnis, wenn es dazu keine Gegenrede gibt, dass diese fett genannten Punkte in der Joachims Rede erwähnt werden, dann bin ich völlig glücklich. Ja, vielleicht ist es sinnvoll, den Joachim jetzt als Letzten zu seiner Rede reden zu lassen. Wir können aber auch schon zum nächsten Tagesordnungspunkt gehen. Nein, Joachim, bitte. Drei Worte. Ich habe drei Worte. Also mal so aus dem Bauch heraus und auch gar nicht irgendwie strategisch überlegt und so weiter. Ich sehe, dass ein Tisch auf drei Beinen steht. Und es gibt zwei Selbstverständlichkeiten. Das macht für mich zusammen fünf Elemente. Die beiden Selbstverständlichkeiten sind Transparenz und Open Government. Die stehen auch drauf. Und wenn es um wirkliche politische Schwerpunkte geht, die jetzt nicht die Piratenkernthemen sind, mit einer Ausnahme, würde ich einfach sagen, wir setzen auf Kommunen stärken, auf Bildung und auf ÖPNV. Auf den drei Beinen sollte der Tisch stehen können. Wenn wir uns darauf verständigen könnten, da ist der ein oder andere Kulturaspekt mit drin, Sozialaspekt sowieso, dann fände ich das sehr schön. Ich meine, das sind im Prinzip ja auch die Dinge gewesen, die in der letzten Haushaltsrede schon schwerpunktmäßig Thema waren. Und dann würde ich mir wirklich auch Adresse an unsere Geldmenschen, hör mal auf zu zappeln, das irritiert mich, Dietmar. Dann würde ich mir wirklich wünschen, dass wir auch in, ich sag mal, Größenordnung Anzahl aufzuwendender Euronen ein echtes Ausrufezeichen setzen. Schluss der Rede. Danke, Joachim. Ich habe noch den Dietmar auf der Rednerliste. Weitere Wortmeldungen sehe ich ansonsten im Moment nicht. Dietmar, bitte. Das wäre sehr schön, wenn ich das als Anregung mit auf den Weg geben könnte, dürfte. Im Bereich der Transparenz den Bereich Lobbyismus oder Anti-Lobbyismus noch vielleicht mit zu erwähnen. Da läuft schon was. Bitte? Da läuft schon was. Gut, dann brauche ich auch keine Namen zu nennen. Wir wissen ja, zumindest wir wissen, wovon wir reden. Und das sollte dann vielleicht noch ein bisschen als Zerlegungssprengkörper mit rein. Doch, das ist total transparent, denn da wurde ja auch schon offen drüber diskutiert. Ich habe jetzt schon mehrfach gehört, dass um ein Ende der Debatte zu diesem Tagesordnungspunkt gebeten wird. Der Frank möchte aber dazu noch was sagen. Ja, ich hoffe, du wolltest jetzt noch mal betonen, dass die fettgedruckten Teile nicht unbedingt Bestandteil der Rede werden. Okay, gut. Also ich glaube, der Punkt ist, dass wir jetzt über dieses Papier, was der Robert ausgearbeitet hat, hier eh nicht abstimmen wollen. An der Stelle ist das Ganze dann also noch im Fluss und ich habe jetzt aus der letzten Dreiviertelstunde Diskussion für mich eigentlich rauskristallisiert, dass der Robert hauptsächlich mal einen gewissen Punkt setzen wollte, damit wir uns alle noch mehr damit beschäftigen. Ich glaube, an der Stelle ist das Thema dann auch durch. Und wir können eigentlich zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen, wenn ich das so richtig verstanden hatte. Selbstverständlich, Robert. Also das heißt, im Endeffekt überlässt die Fraktion Joachim die Entscheidung. Nein, wir kümmern uns mit dir zusammen und dem Joachim zusammen. Und ich glaube, du hast da einen schönen Anreizpunkt gesagt, dass das jetzt jedem auch bewusst ist, das zu tun. Okay, also ich möchte darauf hinweisen, am Freitag muss die Rede fertig sein. Ja. Dann mache ich das auch mit diesem Mikro. Ah, da ist der Ingo wieder. Kommt jetzt zum Mikro gehechelt, Tagesordnungspunkt 5. Wir sind in Zeile 320. Oh, wir haben sogar das mit diesem, ach, PowerPoint, wie schön. Das ist dein PowerPoint? Da unten steht Ingo Schneider, Simone Nissen und Jens Ofiera. Los geht's. Ich möchte bitte, die letzte Debatte hat relativ viel Zeit gekostet. Vielleicht können wir uns dann jetzt noch ein bisschen konzentrieren, die nächste Dreiviertelstunde, damit wir möglichst viel geschafft kriegen. Ingo, bitte. Hervorragend. Ja, also wir haben einige Punkte, über die wir sprechen wollen und müssen. Angefangen von Begleitung, kommunikative Begleitung zur Plenarsitzung. Da steht ja auch schon ein Text von Simone drin, ein Kommentar von Kai. Und verschiedene andere MDL sind da auch auf mich zugekommen. Außerdem würde ich gerne was zur Homepage sagen, zu der neuen und auch zu unserem PR-Konzept, was ja seit dem 2. Oktober da auch nochmal auf der Agenda hin und her geschoben wurde. Und von daher haben wir gesagt gehabt, dass wir ein paar Folien kurz machen und da im Schnelldurchlauf durchmarschieren, wenn da keine Einwände sind. Erfahrung mit Plenarsitzungen, fangen wir vorne an mit Twitter. Der eine oder andere hat sicherlich mitbekommen, wir hatten an den drei Tagen der Plenarphase über 300 Tweets. Das ist, so wie ich gehört habe, überwiegend positiv angekommen. Wir haben allerdings auch knapp 300 Follower verloren, genau in diesen drei Tagen. Wir haben auch zahlreiche Messages bekommen, Direktnachrichten, aber auch im Tweet-Verlauf, dass sich viele unserer Follower beklagt hatten, dass das plötzlich zu viel sei und wir die Timeline zugespammt hätten. Und deswegen schlagen wir vor, dass wir einen Live-Ticker machen, einen 20-Piraten-Live-Account, könnte man ihn beispielsweise nennen, der dann speziell zu Plenartagen bedient wird. Das heißt, das, was wir bislang gemacht haben mit diesen 300 Tweets, würden wir dann in diesem Kanal machen und in dem regulären 20-Piraten-Account gelegentlich darauf hinweisen, wer Interesse hat, diesen Live-Ticker aus dem Plenarsaal mitzuverfolgen, soll uns dann bitte in dem anderen Kanal folgen. Hat den Vorteil, dass wir halt eben die, ich sag mal, ein oder zwei Tweets am Tag von uns gewöhnt sind und das so in dieser Menge gut finden, dass da bleiben. Und der Interesse hat an mehr, kann dann halt eben noch dem anderen Kanal folgen und damit wäre das dann rund. Gibt es der Name ist jetzt schon mal gesichert, vorsorglich, weil ich dachte, wenn wir das jetzt hier im Stream diskutieren, ich war der Erste. Ne? So, wenn wir da noch einen anderen Namen haben wollen, dann können wir sicherlich auch noch einen anderen Namen haben. Gibt es dazu Einwände, Vorschläge? Ich sehe zwei Wortmeldungen, Ingo, einmal von Joachim und einmal von Frank. Ja, mit dem deutlichen Hinweis, dass es phasenweise zu massivem Tweet-Gedränge kommen kann. Sonst haben wir wieder diesen Follower-Verlust. Also irgendwie über den Tweet auch noch kommunizieren, dass das eher wellenartig geht. Der wird ja nur zu Plenartagen bedient. Ne? Genau, das würden wir dann auch so ganz speziell kommunizieren, dass dieser Piraten-Live-Ticker ausschließlich für Plenarphasen gedacht ist. Gut, dann habe ich jetzt den Frank und den Lukas noch. Ja, finde ich super Idee, wollte ich nur unterstreichen. Gut. 300 auf dem Hauptkanal ist sicherlich zu viel. Trotzdem sollte man an den Plenartagen schon auch auf dem Hauptkanal merken, dass da mehr los ist. Also beispielsweise zu jedem Antrag was absetzt. Aber ansonsten super Idee halt mit so einem Live-Kanal, wo es dann richtig zur Sache geht. Danke dafür. Lukas. Ich würde mal an dieser Stelle wünschen, dass der Ingo vielleicht sein Konzept in Gänze erstmal vorstellt und wir danach uns mit Wortmeldungen zu Wort melden und nicht nach jedem Punkt sagen, dass es ein toller Punkt ist. Nicht persönlich neben Frank. Das würde den Fluss verbessern. Kommt nie wieder vor. Kommt nicht wieder vor, schön. Ingo, gut, dann mach ich mal weiter. Dann die Redetexte. Auch da haben wir von verschiedenen MDLs gehört, dass es den Wunsch gibt, doch nur noch die Wortprotokolle online zu stellen, weil da auch die Zwischenrufe und tatsächlich das Gesagte niedergeschrieben worden ist. Können wir gerne so machen, wenn das der einhellige Wunsch ist. Hat allerdings zur Folge zwei Dinge. Das eine ist, die Wortprotokolle gibt es, also die endgültigen, gibt es frühestens 2 bis 3 Tage nach der Sitzung. Was man machen könnte als Kompromiss, wäre dieses vorläufige, nicht zitierfähige Protokoll online zu stellen. Kann man machen, wobei ich dann nochmal die rechtlichen Sachen prüfen müsste, weil wenn da dick drüber steht, ist nicht zitierfähig, ist die Frage, ob wir das dann so zitieren können. Okay. Gut. Also das, was online steht, ist also dieses vorläufige Online, was unmittelbar eine halbe Stunde nach der Sitzung dann online steht, da steht halt eben in dieser Online-Version dick drüber, nicht zitierfähig. Was du gemacht hattest, war halt eben das nach oder während der Plenarphase schnell einzukopieren und mit dem Texterkennungssoftware uns dann zuzumailen. Das ist sicherlich machbar, bedeutet aber auch sehr viel Aufwand. Aber ich glaube, dass das realistisch ist, dass wir es hinkriegen. So, wir müssten dann halt gucken, dass dann auch wirklich jeder in dem Moment, wo er sein Wortprotokoll ausgehändigt bekommt, uns das dann digital zur Verfügung stellt. Das ist ein Arbeitsablauf. Der bedeutet, dass das auch dann wirklich jeder so machen muss. Nichtsdestotrotz, jetzt kommt ein großes Aber, brauchen wir eure Redetexte bitte, bitte vorab. Aus 3 Gründen. Das eine ist, das Twittern zeitgleich zu den Reden wird durch die vorliegenden Redetexte für uns erheblich vereinfacht, weil wir dann einfach auch mitlesen können und aus eurem Gesagten etwas zitieren können. Das ist einfacher und korrekter, als wenn wir es erst hören, das gedanklich verarbeiten und dann unter dem Zeitdruck es schnell zu posten, um das Ganze auf 140 Zeichen runter zu reduzieren. Da haben wir eine Fehlerquelle, die wir dadurch verhindern können, indem wir eure Texte vorher haben. Das zweite ist, Journalisten fragen immer wieder nach den ausgedruckten Redetexten, um mitzulesen, markante Stellen markieren zu können und auch zitieren zu können. Das machen andere Fraktionen alle so. Wenn wir sagen, wir wollen das anders machen, ist das unsere Entscheidung. Aber die Journalisten fragen danach. Und das Dritte ist, wir würden sehr gerne eine zusammenfassende Pressemitteilung pro Plenartag schreiben. Das hatten wir auch schon mal gemacht. Mit unseren Statements vom heutigen Plenartag, wo wir dann zu jedem einzelnen Top 3, 4 Sätze zusammenfassen, was da unsere Kernbotschaft war. Auch das erleichtert den Journalisten die Arbeit und ermöglicht uns oder steigert die Chance, dass wir halt eben in der journalistischen Betrachtungsweise anschließend berücksichtigt werden. Wobei das aber auch nur möglich ist, wenn wir die Textvorlagen vorher haben, sodass wir da möglichst nah an eurem Text sind. Von daher, wenn wir uns darauf verständigen, dass wir die Redetexte, die Manuskripte nicht mehr online stellen, können wir das sehr gut nachvollziehen, machen wir dann auch so, aber das brauchen wir trotzdem eure Texte vorab. Das wäre klasse, wenn wir das hinkriegen würden. Der Dritter Aspekt, über den ich mit euch drüber reden wollte, sind die Videomitschnitte. Was wir ja bislang online stellen, sind die Audiomitschnitte. Das macht jetzt der Jahreslauf. In der letzten Plenarphase hatte ich das ja gemacht. Die Videomitschnitte hat bislang immer der Gabriel, also The Fury, quasi ehrenamtlich gemacht und betreut. An der Stelle auch nochmal vielen Dank. Wir haben uns mit Gabriel zusammengesetzt und haben gesagt, dass jetzt, wo Jaroslav da ist und dafür ja originär zuständig ist, das dann logischerweise jetzt auch zukünftig macht. Insofern hat uns der Gabriel das Passwort von unserem YouTube-Kanal zur Verfügung gestellt. Und Jaroslav wird dann zusätzlich zu den Audiomitschnitten ab der nächsten Plenarphase dann auch die Videomitschnitte aus dem Stream extrahieren und online stellen. Das wird allerdings, kleiner Hinweis, nicht so zeitnah passieren können wie die Audiomitschnitte. Das hat technische Hintergründe. Den Audiomitschnitt zeichnen wir selber auf, manuell an unserem Computer und können dann, sobald ihr das Rednerpult verlassen habt, Aufzeichnungen stoppen, schneiden und online stellen. Bei dem Stream funktioniert das ein bisschen anders. Da sind wir darauf angewiesen, dass diese halbe Stunde von dem Stream erst abgespeichert wird von dem Landtag und dann können wir uns aus dem abgespeicherten halben Stundenblock das rausziehen. Aber eine halbe Stunde später ist dann trotzdem das Video online. Vierter Punkt, die Fotos. Wir hatten ja mal einen Fotografenpool aus 4 Fotografen. 2 haben sich mittlerweile verabschiedet und stehen uns nicht mehr zur Verfügung. Übrig geblieben sind Tobias und Anke. Die bleiben auch im Pool. Die beiden haben mir auch jetzt nochmal versichert, dass sie auch nächstes Jahr für uns zur Verfügung stehen. Die Rahmenverträge sind auch entsprechend unterzeichnet. Von daher sehe ich da jetzt erstmal auch keinen großen Handlungsbedarf. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit diesen 2 Fotografen auch weiterhin zurechtkommen. Und sollten wir irgendwann mal feststellen, dass es Termine gibt, die wir mit diesen 2 Leuten nicht bedienen und wir unbedingt einen dritten brauchen. Wenn wir das Problem dann haben, können wir uns dann auch Gedanken über eine Aufstockung des Pools machen. Also meine Empfehlung wäre, einfach diesen Pool aus 2 Fotografen zu dienen. Wir sind gerade dabei, eine neue Ordnerstruktur auf dem Transferordner zu machen. Ihr wisst, dass auf R-Transfer der Ordner Bilder existiert, wo wir bislang alle Fotos nach Plenarsitzungen abgelegt hatten. Das hat die Suche nach einzelnen Fotos allerdings doch sehr erschwert, weil man in der Regel nicht nach Plenarsitzungen sucht, sondern eben nach Köpfen. Deswegen sind wir gerade dabei, alles umzustellen und haben jetzt für jeden einzelnen MDL einen Ordner angelegt. Und in diesem Ordner MDL-Kern beispielsweise gibt es dann halt eben für jede Plenarsitzung, wo Herr Kern gesprochen hat, dann entsprechend die Fotos. Da sind wir momentan noch dabei, das entsprechend umzustellen. Es ist ein bisschen Bastelarbeit, aber das wird dann so sein, dass man dann auf Zuruf, wenn man dann einen Anruf vom Journalisten kriegt, ich brauche jetzt mal für einen Artikel ein Foto von XY, dass man dann schnell auch so eins findet. Punkt 5, unsere Homepage. Der eine oder andere hat mitbekommen, den geplanten Relaunch-Termin am 1.11. konnten wir nicht einhalten. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist, ich habe jetzt hier geschrieben, zahlreiche Abstimmungsgespräche zwischen Programmierer und Pressestelle notwendig gewesen. Das an sich ist sicherlich nicht überraschend gekommen, dass es Abstimmungsgespräche gibt, aber die Vielzahl war dann doch überraschend. Das war einfach langwieriger als in der ursprünglichen Zeitplanung einkalkuliert. Das zweite ist, die Inhalteerstellung parallel zum Alltagsgeschäft bei uns in der Pressestelle war nur bedingt möglich. Bei dem, was wir sonst noch so tun mussten, von der Betreuung verschiedener Gates über normale Alltagsgeschäfte bis zu 6 Pressemitteilungen pro Tag, das ist halt eben dann schon sehr schwer, einen kompletten Blog neu zu erstellen. Koordination und Recherche war deutlich umfangreicher als bei der Planung angenommen. Wir sind aber doch sehr zuversichtlich, noch in 2012 den Relaunch hinzukriegen. Der Jens Ophira wird diese Woche Homeoffice machen, wird also nicht in den Landtag kommen, arbeitet die 3 Tage zu Hause, alleine um sich aus diesem Alltagsgeschäft hier in der Pressestelle zurückzuziehen und ungestört zu Hause an diesem Blog-Relaunch arbeiten zu können, weil die Erfahrungen, die hier oben haben, gezeigt, sobald jemand bei uns in der Pressestelle ist, wird er trotzdem angesprochen, obwohl er jetzt sagt, ich möchte jetzt mal 2 Stunden lang mich um den Blog kümmern. Und wenn dann einer wedelnd mit einem PM-Entwurf vor ihm steht, logischerweise sagt man dann nicht, die PM geht heute nicht raus, weil ich muss den Relaunch bearbeiten. Und deswegen ist er jetzt komplett raus diese Woche. Also wundert euch. So, bevor ich jetzt, also das sind die, man müsste mal drüber sprechen, Themen, bevor wir jetzt gleich in dem PR-Konzept und das Abstimmungsprozedere weitermachen, könnte ich vielleicht hier eine kleine Zäsur machen und Wortmeldungen abarbeiten. So, dann habe ich Joachim und Olli. Allerdings hatte sich ganz am Anfang vor ein paar Minuten schon Dietmar gemeldet. Ich mache einen Vorschlag. Ich gehe noch mal ganz nach vorne und wir gehen kurz die Folien Punkt für Punkt ab. Würde ich vorschlagen, damit das einigermaßen koordiniert abläuft. Hat jemand Anmerkungen zu Twitter? Also ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir die Menschen jetzt frei sprechen lassen. Na gut, dann macht Dietmar bitte. Ja, bei mir passt das. Also nicht zu Twitter, aber zu der Folie Erfahrung mit Plenarsitzung 1. Da war es, glaube ich, der zweite Punkt. Da hieß es, Journalisten wollen Redetexte möglichst vorher, damit sie mitlesen können, markieren und zitieren können. Sorry, aber ich wage das zu bezweifeln. Liebe Journalisten, nehmt es mir nicht übel, aber wenn ihr denen die Reden hören wollt, dann hört sie euch im Stream an und zitiert daraus. Ansonsten, wir können ja eine Menge machen, aber es gibt ja auch viele, die reden von den Texten so, wie sie ausgedruckt werden, ablesen. Das trifft bei mir definitiv nicht zu, vergessen, absolut vergessen. Zumal natürlich einige Redner, und dazu zähle ich mich auch, innerhalb der Reden sehr stark variierend auch auf die vorangegangenen Reden Bezug nehmen und die Redetexte letztendlich damit über Bord werfen, zumindest was verschiedene Wendungen angeht. Also ich halte davon nichts, nach wie vor nicht. Ich habe auch noch keinen Redetext abgeliefert. Ich hatte ja schon mal gesagt, gerne Wortprotokoll, sobald mir das vorliegt, kopieren und abgeben. Okay, das mache ich dann gerne. Aber vorher mit Redetexten zu arbeiten, ist bei mir zumindest eher gesagt, naja, schlicht und ergreifend ausgeschlossen. Das funktioniert nicht. Wir dürfen eins nicht vergessen. Wir reden grundsätzlich, das hat sich ja nun mal so herausgestellt, ist auch aufgrund der Fraktionsstärke so vorgesehen, als Letzte. Das ist auch ganz klar. Das heißt also, Joachim, außer bei eigenen Anträgen, das ist völlig richtig. Und entweder sind die Journalisten dann alle schon zu Hause, ja, oder haben schon abgeschaltet, aber wenn ich dann die Berichterstattung in den Printmedien insbesondere sehe, finden wir definitiv nicht statt. Wir finden einfach nicht statt. Das heißt also, entweder wurde nicht mitgehört oder es wird einfach übergangen. So, das liegt sicherlich nicht daran, dass die anderen Fraktionen oder die anderen Redner ihre Reden vorher bei den Journalisten abliefern. Ich glaube schlicht und ergreifend nicht, dass das der Fall ist. Gerne bin ich bereit, das anders zu sehen, wenn mir da irgendjemand was anderes sagt. Bitte. Also es ist so, ich war jetzt ja bei eigentlich sämtlichen Plenarsitzungen, die wir bisher hatten, immer wieder oben auf der Pressetribüne, wo die Journalisten sitzen und auch unten in dem APK-Raum. Und ich bin sehr oft schon gefragt worden, ach, ich habe eben die Rede nicht mitbekommen, haben Sie noch mal schnell den Text, was hat er denn gesagt? Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir versuchen, die Journalisten zu erziehen, dann bitte schön auch oben auf der Pressetribüne zu sitzen und das live mitzubekommen. Oder aber wir geben den Journalisten dann diesen Text und sagen, hier hast du den Text und dann guck mal, was du draus machst. Und das heißt, die Chance, wir erhöhen die Chance, in der Berichterstattung vorzukommen. Das ist keine Garantie, das sehe ich, das ist so, aber wir erhöhen die Chance. Weil wenn wir es denen nicht geben und er hat es nicht mitbekommen, finden wir logischerweise nicht statt. Ja, wie soll das denn auch drankommen? So, und von daher, und wenn dann halt eben so ein Journalist auf mich zukommt während der laufenden Plenarsitzung, haben Sie mal eben schnell den Text? Bisher musste ich dann sehr oft sagen, nö, ja wie? Ja, habe ich nicht. Ja, wieso haben Sie denn nicht? Von der CDU hat er mir auch gerade gegeben. Ja, ich habe nicht. Das ist halt eine blöde Situation. Ob wir persönlich, jeder in diesem Raum, das nachvollziehen kann, warum der Journalist diesen Text haben will, ist eine ganz andere Frage. Ich kann nur davon berichten, dass Journalisten diesen Text haben wollen. Danke, Dietmar. Dann als Nächsten habe ich Joachim auf der Rednerliste, dann Uli und Kai. Das geht eigentlich in dieselbe Kerbe. Eine Ausnahme bilden längere Reden wie zum Thema Haushalt oder Antworten auf Regierungserklärungen. Die sind vorher ausgearbeitet. Ich habe zuletzt zum Thema Hochschulpolitik die erste und auch die zweite, die Antwortrede, gehalten. Das war wirklich die erste Rede, wo ich so eine gewisse Zufriedenheit bei mir verspürt habe. Und meine Ausarbeitung vorher war ein Konglomerat aus Spiegelstrichen und ein paar ausformulierten Sätzen. Glaub mir, Ingo, das willst du keinem Journalisten in die Hand geben. Ja? Bei Herrn Lindner kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ein Journalist fragt, haben Sie die Rede schriftlich? Weil der redet ja völlig frei. Ne? Ich weiß wirklich nicht, ich kann dir gerne die Notizen, also das versalzene Bananensoufflé stand vorher drin, das ist ja nachher auch zitiert worden. Also da sind sicher Stichpunkte, die man extrahieren kann. Aber eine fertige Rede, ich habe das Gefühl, wenn ich mir die Rede wirklich vorher schreibe, zu so einem sehr engagierten Thema wie Hochschulpolitik, dann versaue ich mir die auch selber, weil ich mich dann irgendwie an das Papier halte und das bringt nichts. Ich weiß momentan noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Ernsthaft. Also ein Vorschlag als Kompromiss wäre, das hatten wir aber auch mit 2-3 Male schon mal praktiziert, dass man dann hingeht und halt eben einen zur Veröffentlichung bestimmten Text schreibt. Das inhaltlich das niederschreiben, was man halt eben sagen wird. Weil selbst wenn man hingeht und sagt, ich muss aber frei reden, hat man ja, glaube ich, 24 Stunden vorher schon eine grobe Idee, was man denn dann da sagen wird. Also hoffentlich, im besten Falle. Okay, Ingo, ich verspreche dir, du kriegst von mir schonungslos alles, was zur Redevorbereitung beigetragen hat. Also nochmal, wir nehmen alles, was ihr uns gebt, im besten Falle die Rede, wenn sie sowieso da ist, oder meinetwegen Birgit war damals aus Freien, hatte uns einen Absatz geschrieben, ne, so viel in einer kurzen E-Mail, das ist das, was ich sagen werde. Wir nehmen alles. Aber nichts zu haben und trotzdem den Anspruch, live mitzutwittern, die Journalisten gut zu bedienen und dafür zu sorgen, dass wir in der Berichterstattung vorkommen, ist verdammt schwer. Sonst noch Punkte? Dankeschön. Den nächsten hätte ich Olli und Kai. Ja, kurz vorweg, Twitter, das, was Frank eben gesagt hat, im Hauptkanal muss natürlich in der Plenarsitzung auch was passieren, damit man merkt, dass man in diesen Live-Kanal wechseln kann. Zu Video statt MP3 oder plus MP3, weiß ich jetzt gar nicht. Prima, weil ich gerade bei den etwas freier gehaltenen Reden gesehen habe, wenn man auf das Publikum eingeht, im MP3-Stream merkt man überhaupt nichts davon, weil die Zwischenrufe überhaupt nicht stattfinden. Wenn man das Video hat, sieht man wenigstens, der reagiert da irgendwo auf jemanden. Man hört zwar nicht, was er sagt, aber man kriegt das mit, dann wirkt das Ganze lebendiger und nicht so. Gerade bei den Reden, die nicht vorgelesen werden, wirkt das Ganze besser. Ich möchte gerne unterstreichen, auch wenn man unterstreichen sich nicht zu Wort melden sollte, ich würde gerne unterstreichen, dass wir nehmen alles. Ich weiß zwar nicht, wie ihr mit meinem Kram zurechtgekommen seid, der relativ kurzfristig meist kommt und und zumindest beim letzten Mal auch einmal nur eine Stichwortsammlung war. Es war wahrscheinlich einfach ein bisschen viel. Wahrscheinlich, wir nehmen alles bedeutet, wir nehmen ein bisschen kurze Stücke, mit denen wir noch was anfangen können, nehme ich an. Ich bin mir nicht sicher, was die Veröffentlichung angeht, ob es besser ist, praktikabler ist, auf dieses Einscannen der Redetexte zu warten. Also ich würde das, wenn ich da irgendwie 2 Reden oder 3 Reden am Tag habe und ich kriege zwischendurch diese rote Mappe rein, ich schaffe das nicht, die noch irgendwie zwischendurch einzuscannen. Oder ich weiß nicht, ob das klappt so gut. Also die halbguten Manuskripte, wenn die da sind, online zu stellen, finde ich jetzt nicht tragisch. Also ich finde es schön, dass wir reden und auf andere eingehen und dass wir als letztes reden und da auf andere eingehen können. Trotzdem möchte ich unterstützen, dass die oben die Journalisten was haben sollten. Ich habe ja auch Erfahrungen mit Pressemappen gemacht auf LPTs, die ich den Journalisten gegeben habe und es stand immer zu wenig drin, die wollten immer die Antragstexte noch haben, die wollten gerne alles Mögliche haben, die wollen halt gerne Material haben. Ich weiß ja nicht, ob für meine Reden schon mal schon irgendwann mal eine Presse nachgefragt hat, aber damit wir in der Presse stattfinden, wie es so schön heißt, reichen ja auch 1 bis 2 Sätze. Also notfalls von der Rede einfach 2 Sätze schreiben, wäre meine Idee, damit überhaupt was da ist. Sehen wir an dem Beispiel mit der A1-Brücke von Stefan, steht halt jetzt unten drin immer 2 Sätze in dem Bericht. Das reicht ja aus, um überhaupt, die Piraten haben also auch was gesagt. Und als Schriftführer sehe ich, die meisten haben was vorbereitet. Die meisten haben einen Text, der ist ausgedruckt und dann kommt es je nach Redner, stehen unterschiedlich viele Anmerkungen dran. Manchmal sieht man den Text, der ursprünglich ausgedruckt wurde, nicht mehr und es ist nur noch handschriftlich. Aber dass es rein handschriftlich ist, sind vielleicht 10%, oder? Was sagst du, Nico? Es sind, glaube ich, 10% rein handschriftlich. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass auch für Herrn Lindner da die Bausteine vorher vorliegen. Entschuldigung, ich wollte nicht so lange reden. Danke, Olli. Als nächsten hätte ich noch den Kai auf der Liste. Ingo, tut mir leid. das eigentliche Ziel war, einen Workflow zu erarbeiten. Das werden wir offensichtlich nicht hinbekommen. Von mir bekommst du daher ab sofort die Rede vorher und das Wortmanuskript. Allerdings mit dem Hinweis, es interessiert mich ehrlich gesagt einen feuchten Furz, was die Presse will in dem Zusammenhang. Ich will euch einfach euren Job erleichtern an der Stelle. Was mir aber gerade wichtig war, war dieses Umstrukturieren des Ordners R. Ich finde, das ist ein falscher Weg. Inhalte sollten getaggt werden und wenn sie getaggt sind, sind sie gut auffindbar. Ich weiß jetzt nicht, an wen sich dieses Angebot Ordner R richten soll am Ende. Soll das am Ende dazu führen, dass wir dann Inhalte wieder nach außen weiterhin geben oder wollen wir diese Inhalte nicht einfach außen positionieren, dass man sich die dort wegholen kann? Da müssten wir vielleicht nochmal im Einzelnen drüber reden. Ich habe das nicht ganz verstanden, was du da wolltest. Ja, das verstehe ich. Also das entnehme ich deiner Frage. Also der letzte Spiegelstrich ist einfach nur eine Info, damit ihr wisst, wo eure Bilder sind. So, es kommt immer mal wieder ein MDL zu mir, der sagt, wo sind eigentlich meine ganzen Bilder abgespeichert? Ich will mal gucken, wie ich da aussah am Rednerpult. So, genau für diese Frage war einfach nur, Achtung, wir haben was umgebaut, wundert euch nicht, ihr findet da jetzt einen eigenen Ordner mit eurem Namen. Nicht mehr und nicht weniger. Noch Fragen? Sehe keine Wortmeldung. Doch, der Danewort. Und zwar ist es bei mir so, dass ich bei meiner letzten Rede die wirklich spontan gehalten habe. Ich habe mich nur sehr wenig vorbereitet. Also ich habe bei Google die Daten zu den Parteispenden der Fossilmafia an die CDU rausgesucht und wollte das gerne einbauen. Und der Deppe hat mir auch den Ball schön vor die Füße gespielt mit seinem Transparenzgelalle. Und ich werde das in Zukunft, eigentlich hatte ich vor, das so zu halten auch weiterhin, dass ich keine Reden großartig vorbereite, sondern auf das eingehe, was die Vorredner gesagt haben, weil wir eben auch meistens die Letzten sind, die reden, als Nummer 5. Da wird es natürlich schwierig, dann ein Manuskript oder sowas vorzubereiten und vorzulegen. Ne? Nur so zur Info, wenn ich das nicht tue, liegt das nicht daran, dass ich das Konzept blöd finde oder mir die Journalie egal ist, sondern das liegt einfach daran, dass ich keins habe. Danke, Danebot. Ich möchte den Zwischenruf von Lukas aufnehmen. Ich glaube, jetzt einen Erfahrungsbericht jeder einzelnen MDLs hier aufzurufen, würde ein bisschen den Zeitrahmen sprengen. Komm. Wir haben nur noch die Rückfrage, wie Frank das halten würde. Ja. Tut mir sehr leid. Steine Glashaus oder was? Ich würde das auf jeden Fall unterstreichen. Ja. Ansonsten möchte ich bitte noch mal einmal kurz auf die Uhrzeit hinweisen. Ja. Es ist jetzt 13.11 Uhr. Wir müssen vielleicht jetzt ein bisschen schneller vorankommen und die persönlichen Erfahrungswerte können wir bestimmt noch mal in einer Selbsthilfegruppe besprechen. Zumal ansonsten bitte wird. Jetzt einmal durchziehen. Das war jetzt nur Warm-up. So. Aus der Präsentation am 2. Oktober kennt ihr diese Folie, die ich jetzt einfach nur nochmal farblich markiert habe. Das sind im Prinzip die Klaviatur der Kommunikation. Hinten seht ihr die Zielgruppe, mit wem wir uns daran wenden, also Stream, Protokoll, Mitarbeiterbasis, Bürgermedien. Bürgersprechstunde, Piratenstunde, hatten wir ja mal uns vorgenommen, 13 bis 14 Mal pro Jahr. Zielgruppe, Basis, Bürger, das kennen wir alles. Das mit Sternchen markiert sind die Sachen, wo wir noch dran arbeiten und in Vorbereitung sind. Verschiedene Podcasts haben wir ja schon gemacht vom BPT. Erklärstücke sind wir gerade dran. Identica ist auch in Vorbereitung. Also von daher, das kennt ihr, nur noch mal in Erinnerung zu rufen, dass es ganz viele Dinge gibt neben einer Pressemitteilung, womit wir beim Stichwort wären. Aktuell, einfach mal um euch ein paar Erfahrungen zu geben, aktuell gibt es bei uns Tage, wo wir keine einzige Pressemitteilung schreiben und es gibt Tage, da schreiben wir bis zu 6. Das war das Maximum, was wir bisher gemacht haben. Und haben dann feststellen müssen, alle gemeinsam, die traditionellen Medien, die Zeitungen beispielsweise, zitieren uns aber nicht mit 6 unterschiedlichen Themen an einem Tag. Das heißt, wenn man, immer mal wieder tun sie das, wenn wir halt eben auch entsprechende Pressemitteilungen schreiben. Aber es ist so, zu 6 Themen werden sie uns definitiv nicht zitieren an einem Tag. Das ist alle. Unsere Empfehlung, hier jetzt einfach mal drüber hinweg. Unsere Empfehlung wäre, dass wir das versuchen, wenigstens etwas besser zu koordinieren, sodass wir ein Dauerfeuer haben. Und da haben wir uns überlegt, wie kriegen wir das hin, wie können wir das machen? Und in Anlehnung an die Präsentation vom 2. Oktober, in Anlehnung an die ganz, ganz vielen Gespräche, die jetzt zwischendurch seitdem schon stattgefunden haben, kommen wir jetzt zu folgender Empfehlung. Bei Themen mit aktueller medialer Aufmerksamkeit, also ich sag mal A1-Brücke über den Rhein in Leverkusen ist kurz vorm Zusammenbruch, würden wir empfehlen, nur noch ein Pressestatement rauszugeben, also quasi ein kurzes, knackiges Zitat zum Thema XY. Könnte man beispielsweise sein, zur Brücke A1 bei Leverkusen sagt Oliver Bayer, der baupolitische Sprecher, oh mein Gott, die stürzt bald ein. Punkt. Da muss man nicht, wie wir es dann getan haben, eine ausführliche, 1-4-seitige lange Pressemitteilung, die im Workflow-Prozess bestimmt uns 3-4 Stunden gekostet hat, halt eben schreiben, weil man davon ausgehen kann, dieses Thema ist sowieso jedem Empfänger von der Pressemitteilung bekannt. Da geht es eigentlich nur darum, dass wir uns kurz mit einer knackigen Aussage positionieren. So. Im Übrigen, die Berliner Piraten machen das genau so. Bei unseren Kernthemen, bei ausführlichen Themen, bei komplexen Themen, bei Themen, die wir selber initiieren, wo man jetzt nicht unmittelbar sagen kann, also Oliver Bayer sagt zu Open Government, Doppelpunkt, und kein Mensch weiß, worum geht's eigentlich, was ist der aktuelle Aufhänger und was ist jetzt das Konkrete, da würden wir natürlich nach wie vor ausführliche Pressemitteilungen machen. Und auch hier gilt logischerweise, Ausnahmen bestätigen die Regel. Man kann auch mal zu einem Pressestatement zu unseren Kernthemen machen. Man kann aber auch mal eine ausführliche Pressemitteilung zu einer Autobahnbrücke A1 machen. Das logisch sollte man sich das offen behalten. Aber unsere Empfehlung wäre, um einfach den Workflow-Prozess zu optimieren, schneller zu machen, auch mal einfach nur Statements rauszugeben. Und das Dritte, Anzahl der Blog-Einträge erhöhen. Das wird elementar mit unserer neuen Homepage. Weil diese neue Homepage baut genau da drauf, dass wir halt eben sehr viel bloggen. Und das ist ja auch der Wunsch, der immer mal wieder von verschiedenen MDLs an uns herangetreten worden ist. Der eine oder andere setzt ja auch schon ganz automatisch und selbstständig seinen eigenen Blogbeitrag auf den Fraktionsblog drauf. Der eine macht's, der andere nicht. Da würden wir gerne euch nochmal sensibilisieren und zu einladen. Man muss nicht jedes Thema, zu dem man sich äußern will, immer als Pressemitteilung machen, sondern es bietet sich halt eben vielleicht hier und da auch mal an, einfach mal zu bloggen, weil man es da vielleicht ausführlicher machen kann, weil man da ja mitunter vielleicht auch polemischer sein kann oder kommentierenderweise unterwegs sein kann. Da gibt es viel mehr Möglichkeiten, die man noch ausschöpfen könnte. Von daher würden wir euch gerne sensibilisieren, diese Möglichkeit auch stärker mit in Betracht zu ziehen. Jetzt haben wir ganz viel über Pressemitteilungen, Pressestatements gesprochen, aber wie kommt es denn eigentlich dazu? Die aktuelle Version sieht ja so aus, 3 MDLs treffen sich, finden ein Thema gut, schreiben einen PM-Entwurf und wir schicken ihn raus, weil 3 MDLs zugestimmt haben. Das ist aktueller Ist-Stand. Wir haben am 2. Oktober euch das hier etwas ausführlicher, als es jetzt hier zusammengefasst ist, präsentiert. Wir hatten damals gesagt gehabt, 3 zuständige Ausschussmitglieder und eine Okay-Meldung aus dem Vorstand und von Presse-MDLs, also quasi 1/7. Bei anderen Themen 3 MDL und 2 Okay-Meldungen aus Vorstand und Presse-MDL, also 2/7 und maximal 2 Veto-Meldungen anderer MDL. Und das Ganze wird abgestimmt im PET und wir informieren euch vorher per SMS. Ich sag's mal so, die Diskussionen, die seit dem 2. Oktober stattgefunden haben, zeigen mir, das ist jetzt nicht zielführend, diese Version. Ich habe verstanden, diese vorgestellte Version ist blöd und mittlerweile bin auch ich dieser kompletten Auffassung. Von daher würde ich das gerne als nichtig erklären oder auch diesen Vorschlag zurückziehen. Und ja, jetzt gibt es halt eben die Version, ja, was machen wir denn jetzt? Auch da könnte ich jetzt oder könnten wir hatten jetzt auch schon mehrmals zusammengesessen in der Pressestelle, auch gestern im Vorstand nochmal drüber philosophiert und ganz viele unterschiedliche Versionen von Regeln und 3 MDLs und 4 MDLs und 2 aus dem Vorstand und einer sonst wer, könnten wir euch jetzt alles präsentieren. Mein Vorschlag wäre, wir lassen das. Am 2. Oktober hatten wir den Wunsch, also wir in der Pressestelle hatten den Wunsch, so ein Reglement zu erstellen, weil wir kurz vor dem 2. Oktober zahlreiche Probleme hatten in diesem Abstimmungsprozedere und händeringend danach gerufen hatten, gibt uns wenigstens irgendeine Regel. Mittlerweile ist aber dieser Prozess von 3 Okay-Meldungen von MDL, die thematisch zusammenarbeiten, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen optimal gelaufen. Das Ding hat sich eingespielt. Die ganz wenigen Ausnahmen waren, dass halt eben, ich sag mal, Birgit, aber auch Kai sich mal übergangen gefühlt hatten, weil sie nicht mit in diesen 3 Okay-Meldungen berücksichtigt worden waren, obwohl sie thematisch eigentlich hätten gefragt werden sollen, müssen, können. So. Das ist aber auch die einzige Ausnahme, die wir festgestellt haben in der Pressestelle, die nicht so optimal funktioniert an diesem aktuellen System. Und deswegen wäre unser Voting, wenn ihr 20 bei der Abstimmung von dieser PM, wenn ihr, also derjenige, der das initiiert, euch noch stärker darüber sensibilisiert, gemeinsam mit uns dreien, aber Hauptsache, also ne, ihr euch mehr Gedanken darüber macht, wen könnten wir noch fragen und nicht automatisch nur, weil drei Unterschriften da sind, einen Haken dran macht, sondern da nochmal einen Schritt weiter geht und sagt, Mensch, Nichtraucherschutz, das muss doch eigentlich mal der Kai gefragt werden. Wenn wir dieses Problem durch eine stärkere Sensibilisierung in den Griff kriegen, würden wir vorschlagen, einfach bei dem Ist-Zustand dabei zu bleiben, zu sagen, drei MDLs, dann können Sie als PM oder Pressestatement für die Fraktion sprechen. Und das wäre unser Voting, unsere Empfehlung für heute, weil das funktioniert mittlerweile gut, wenn wir dieses eine Ding in den kriegen. Und damit wären wir auch schon durch. Danke, Ingo. Die erste Wortmeldung hatte ich jetzt vom Nico. Ja, danke. Zustimmung. Um das Problem vielleicht einzugrenzen in Zukunft, könntet, weil ihr das ja letztlich koordiniert, das über euren Schreibtisch geht, darauf achten, dass halt der jeweilige Sprecher aus dem Politikbereich halt tatsächlich damit drauf ist und darauf hinweisen. Das kann ja mal sein, dass es einfach durchgeht in der Hektik. Wenn da jetzt was aus Rechtspolitik kommt, da ist der rechtspolitische Sprecher und dann sollte der da auch vielleicht mit, oder das zumindest zur Kenntnis geben. Also ich glaube, wenn das noch mit in dem Workflow drin ist, passierten dann auch diese Sachen wahrscheinlich weniger oder vielleicht gar nicht und dann ist das doch ganz gut. Ja, können wir gerne versuchen. Wir möchten aber dezent und höflich darauf hinweisen, dass die Verantwortung bitte bei euch 20 liegt. Wir möchten, wir drei stecken in ganz vielen Themen nie so tief drin wie ihr Abgeordnete. Könnten wir auch nicht, weil wir 20 Abgeordnete hatten, ihr seid jeweils nur einer. So. Das mit dem Kai war mir auch an der Stelle nicht so bewusst, dass er eigentlich der Nichtraucherschutzmensch da ist. Zumal ich, ne, so. Also die Verantwortung würde ich tatsächlich gerne nach wie vor bei euch sehen. Aber ja, natürlich, wir sind sensibilisiert und auch wir nehmen uns dieser Problematik an und auch wir denken gerne mit. Logisch. Dankeschön. Ist da noch weitere Nachfragen zu? Gut, sehe ich nicht. Möchtest du da eine neue Abstimmung zu haben, Ingo? Oder? Gut, sehen das die Abgeordneten auch so? Summ. Gut, wer möchte dem neuen Konzept von Ingo so zustimmen an der Stelle? Und, dann hätte ich. Für mich sieht das. Oh nee. Ich enthalte mich. Gut, haben wir denn, ich frage mal direkt die Gegengeschichte, haben wir Gegenstimmen und Enthaltungen? Also einstimmig bei zwei Enthaltungen. Ich habe nicht mit abgestimmt. Doch, das geht gut, danke. Doch, das geht hervorragend. Klar geht das. Ja, das ist an der Stelle aber nicht anders drin. Dann vielen Dank für die Unterstützung. Danke, Ingo, für die viele Arbeit. 7 Minuten haben wir noch. Möchten wir noch den Tagesordnungspunkt 6 Fraktionsfinanzen anreißen? Oder nicht? Einsicht bei Harald im Büro. Wollen wir. Wir haben auch das Problem, vielleicht können wir da generell einmal kurz drüber sprechen. Wir haben jetzt noch eine Menge Tagesordnungspunkte, die über sind, die wir nicht mehr schaffen werden heute, die noch übergeblieben sind. Ich kann es ja auch übersetzen, aber ich dachte, du schaffst das so, was ich meine. Frage in die Runde, geschlossen für nächsten Dienstag, für die Fraktionssitzung oder Sondertermin? Grumpy. Kurze Frage, weil ich nicht genau weiß, wegen der Rundfunkratgeschichte mit der Situation, ob man das nicht separat irgendwie von dem Zeitdruck her vorziehen sollte, müsste. Moni, wie ist da der zeitliche Ablauf bis jetzt? Ich meine, also wir sollten das bis zu der Weihnachtspause geregelt haben, da bin ich mir sicher, aber das können wir nächsten Dienstag machen. Ich bin auch jetzt wegen der Rundfunksache, ich bin am Freitag nicht da, könnt ihr jetzt am Freitag kommen. Nein, es war meine Frage an die Runde, ob wir alles geschlossen für nächsten Dienstag auf die Fraktionssitzung packen. Dann brauchen wir, glaube ich, keine neue Tagesordnung zu machen. oder ob wir zwischendurch einen Termin machen wollen. Das war meine Frage. Frank. Ich würde auch alles auf nächste Woche und wollte nochmal auf die Info oben hinweisen, auf die Termine, die wir morgen hier haben, um 11 Uhr und um 16 Uhr, steht oben im Pad. Ja, 11 Uhr kann ich nicht, steht oben. Gut, Moni? Ja, vielleicht so, um mal eben die Situation kurz zu sagen mit dem Rundfunkrat. Es gibt eine Wahlsituation, es scheidet jemand aus. Und wir haben immer gesagt, dadurch, dass jemand ausscheidet und eine Wahlsituation und eine Nachbenennung entsteht, können wir halt diesen Grund, den Anspruch auf einen Sitz in diesem Rundfunkrat begründen, in Anspruch nehmen. Und wir müssten halt nächste Woche darüber diskutieren. Wollen wir das? Wie wollen wir das? Damit ihr euch da schon mal Gedanken drüber macht und wisst zumindest, was der Stand der Dinge ist. Nichtsdestotrotz werden wir aber jetzt, damit uns da nicht wegläuft, wird der Gerhard jetzt erstmal hergehen und prinzipiell klären und sagen, hey, wir haben diesen Grundanspruch. Ob wir den dann wahrnehmen, ist eine andere Sache. Aber wir werden auf jeden Fall jetzt diesen Schritt erstmal gehen und sagen, hey, es ist diese Situation entstanden. Bitte denkt daran, dass wir diesen Anspruch haben. Ja, es gab in einem anderen Pad auch schon mal eine Sammlung an Namen, wenn ich mich recht entsinne. Frage ist halt, ob wir das weiterhin politisch besetzt haben wollen oder nicht. Ne? Grundsatzfrage, kann sich ja jeder dann für die nächste Fraktionssitzung vorbereiten. Gut, dann jetzt noch ein bisschen Finanzen, 4 Minuten. Harald. Was macht der Harald? Sieht's ja flossen aus. Los geht's. Ja, also das sind nur 4 Folien, nicht, dass jetzt jemand glaubt, kommt viel. Die erste, hier ist einmal zusammengestellt für 2012 die Ist-Ansätze, und zwar bis November, und für den Dezember die Planansätze, soweit eben wir das alles überschauen können. Was? Entschuldigung, habe ich jetzt gar nicht richtig gesprochen? War ich es? Ach so, sonst nicht. Das ist sozusagen nach bestem Wissen und Gewissen von Kerstin und mir so erarbeitet worden. Hier ist unschwer zu erkennen, dass wir Gesamteinnahmen von 1,14 Millionen haben in 2012. Wir haben noch zu erwarten für die Enquete-Kommission den dort aufgeführten Betrag und geringfügige Zinsen. Personalkosten sind dort mit 46% ausgewiesen und die Sachkosten insgesamt kommen dort Kosten zustande von 658.000. Und wir werden voraussichtlich dann bei Rücklagen in der hier angegebenen Höhe von 42% etwa landen. Den Fokus würde ich hier nochmal besonders lenken wollen auf die Rücklagengrenze von 60%. Das ist der entscheidende Punkt. Die 60%-Grenze sieht man dort oben in Höhe von 685.000. Das ist also die 60%-Rücklagengrenze. Wenn wir die überschreiten würden, müssten wir Geld zurückgeben. Das bezieht sich auf die Liquiditätssituation. Das bezieht sich also nicht etwa auf die Plansituation, sondern immer auf die tatsächliche Liquidität auch auf dem Konto dann am Ende des Jahres. So, wir liegen aber, wie dort erkennbar ist, bei Planrücklagen von etwa 46%, sodass wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit diese Grenze nicht erreichen werden. Das hat auch damit zu tun, dass die Auszahlung der Januar-Fraktionsgelder erst im Januar erfolgt und nicht in den letzten Dezember-Tagen. Wir berühren also die 60%-Grenze nicht. Ich gehe jetzt auf die Einzelheiten dort im Moment nicht ein. Dort sind also wieder Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt. Hier möchte ich aber noch mal ein paar Detailzahlen und dann habe ich noch eine für 2013. Ein paar Detailzahlen zeigen direkt aus der Buchhaltung. Deshalb ist das vorläufige Ist für 2012. Zusammengefasst, das gibt's natürlich auch als Monatszahlen im Detail, aber der besseren Übersichtlichkeit ist hier dann sind hier die Gesamt-Ist-Zahlen genannt, wo im Detail unter den Sachkosten zum Beispiel zu erkennen ist, was für Repräsentationskosten, Pressekosten, Bewirtungskosten und so weiter, Bewerbungskosten etc. aufgewendet haben. Das kann man natürlich auch nochmal im Einzelnen besprechen, wenn da Rückfragen sind, was die einzelnen Kostenarten angeht, die dort aufgeführt sind. Das ist kein Problem, kann man ins Konto dann auch direkt schauen. Ja, das sind also jetzt keine neuen Zahlen, das sind jetzt die Ist-Zahlen aus der Buchhaltung. Nochmal eben kurz vielleicht zurück. Dort stehen Planrücklagen in Höhe von 528.000, während ich hier ganz vorne Rücklagen von 483.000 aufgeführt habe. Das ist das, was wir überschauen können, da werden wir wohl landen. Die Differenz zwischen diesen 483.000 und diesen 528.000 Rücklagen für den kundigen Betrachter entsteht dadurch, dass Buchungen zwar schon erfolgt sind, aber vom Konto eben noch nicht abgeflossen sind. Die sind also noch in der Pipeline. Das ist der einzige Grund für diesen Unterschied. Wir wissen ja immer, das haben wir auch im Land bei Verbewilligung von Mitteln. Das heißt noch lange nicht, dass das dann auch tatsächlich bar abgeflossen ist. So als letzte Übersicht wollte ich hier eigentlich auch schon mal den Haushaltsplan für 2013 zeigen, auch wenn wir uns da sicherlich im März nochmal dann mit ein bisschen abgewandelten Zahlen befassen sollten nach der uns gegebenen Satzung. Aber das ist ein bisschen repräsentativer, finde ich. Da oben sind also die in Höhe von 1,9 Millionen, ich hätte jetzt beinahe Milliarden gesagt, 1,9 Millionen die Gesamteinnahmen für 2013 aufgeführt. Und dort erkennt man, ich habe das jetzt also dann mal alles hochgerechnet, dass wir bei Personalkosten von 70% landen. Das ist nicht ungewöhnlich, das ist eigentlich normal, dass der größte Batzen die Personalkosten sein werden. Hier ist schon die Innen- und Rechtsstelle berücksichtigt. Ich habe der Ordnung halber mal die Jahressonderzahlungen, die wir in diesem Jahr gewährt haben, dort aufgeführt. Das, wie gesagt, ist von der Fraktion noch zu entscheiden am Ende des nächsten Jahres. Das ist jetzt einfach präventiv, um sozusagen ordnungsgemäß das, was wir erwarten können, auch zu berücksichtigen. An Sachausgaben habe ich dort 15% vorgesehen und einen Sicherheitszuschlag nochmal für Unerwartetes in Höhe von 5%. Dort habe ich sehr vorsätzlich eingerechnet eine Tarifanpassung um etwa 3%. Das fußt darauf, dass im öffentlichen Bereich, also im öffentlichen Dienst der Länder, Tarifverhandlungen im Januar noch stattfinden. In 2012 haben sie bei etwa 2% gelegen, aber die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst bundesweit liegen für 2013 bei 2,8%. Also da kann man greifen, also ob das nun 3 ist oder 2,5, das macht jetzt den Kohl auch nicht fett. Es geht nur darum, dass man das mit ordentlich in der Planung berücksichtigt. Wir landen dann insgesamt bei Kosten, wie hier aufgeführt ist. Wir brauchen auch noch ein bisschen Luft, weil wir noch sicherlich ausgabewirksame Entscheidungen in der Fraktion treffen werden, sowohl was Personal angeht, was auch und andere Fragen. Wir landen jetzt nach dieser Planung bei 1,8 Millionen an Kosten in 2013 am Ende des Liedes mit den dort zunächst mal aufgeführten Rücklagen. Ich gehe aber davon aus, dass bei weiteren Personalentscheidungen diese Rücklagen aus dem laufenden Betrieb von 2013 sich nochmal verringern. Aber wir haben Gesamtrücklagen dann in 2013, die sind enorm, möchte ich nochmal darauf hinweisen, in Höhe von 30%. Also Rücklagen in dieser Höhe machen keinen Sinn, ja, weil wir sozusagen monatlich Fraktionsgelder zur Verfügung gestellt bekommen und die werden sich sowieso noch abbauen für besondere Veranstaltungen, die wir vielleicht auch in 2013 nochmal ins Auge fassen wollen, vor dem Hintergrund der besonderen Ereignisse auf Bundesebene in 2013 oder ähnlichen Zusammenhängen. So, ich habe das jetzt nur ganz schnell gemacht. Das waren also die Dinge, die ich zeigen wollte. Vorab schon mal schönen Dank und jetzt gehe ich nochmal schnell zurück, falls da Fragen zu sind. Ich bitte die Fragen dem Harald dann außerhalb der Sitzung zu stellen. Wir haben schon 5 Minuten überzogen. Ich würde die Sitzung jetzt an der Stelle beenden. Lade zur nächsten Sitzung am nächsten Dienstag weiterhin ein. Die Tagesordnungspunkte habe ich schon ins Protokoll, die jetzt übergeblieben sind, habe ich ins Protokoll für nächste Sitzung gekippt. Ich wünsche euch allen viel Spaß. Bis gleich. Ja, ich auch. Ich muss vor allem erstmal meinen Müll einsammeln, wenn ich doch nochmal kurz darüber krabbeln müsste hier. Wo kann ich denn hier mal Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.